Und es ist nicht das große Ding. Bei einem Hollywood-Film würde dann irgendein Verleger auf ihn aufmerksam werden und dann würde er die große Karriere machen. Aber nein, es geht ja um die kleinen Dinge. Es geht ja darum, jemandem ein bisschen einen besseren Tag zu verschaffen auch. Bonjour, Madame et Monsieur. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Muss man sehen Podcast. Wo wir die französische Sprache einmal so richtig durch den Fleischwolf drehen werden. Wir entschuldigen uns jetzt schon bei allen Französinnen und Franzosen. Wir geben unser Bestes, aber wir werden scheitern. Wenn ihr nicht wisst, was wir hier machen, wir sind zwei Dudes, die ständig über Filme reden und wir bestehen darauf und wir werden da auch weiterhin darauf bestehen, uns gegenseitig Filme zu geben, die wir vielleicht noch nicht kannten, wo wir aber denken, dass der andere den Film unbedingt sehen muss. Dass er den Horizont des anderen erweitert, frei nach dem Motto, Alter, den musst du sehen. Mhm. Aber auch natürlich, dass die ein oder andere Filmempfehlung vielleicht euren Horizont erweitert. Genau. Und das gilt auch andersrum, ihr dürft unseren Horizont erweitern, indem ihr uns irgendwelche Filmempfehlungen gibt, wo ihr sagt, okay, das habe ich gesehen und die haben den immer noch nicht besprochen. Meine Güte, es wird Zeit. Müsst ihr sehen, guckt ihn euch an. Und heute sind wir mal wieder in einer Zeit unterwegs, in der wir sehr oft unterwegs sind, glaube ich, was einfach so ein bisschen mit unserem Alter zusammenhängt. Ja. Ne? Wir werfen uns gerne Filme aus der Zeit Ende der 90er, Anfang der 2000er vor, einfach weil wir damals halt so junge Erwachsene waren, also alte Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene und dementsprechend sehr stark in dieser Zeit für mich sozialisiert wurden. Ne? Alte Jugendliche, was ist das für eine Bezeichnung? Wenn du 17 bist, bist du ein alter Jugendlicher. Und wenn du 18 bist, bist du plötzlich ein junger Erwachsener. Komm damit klar. Okay. Ja gut, aber natürlich hast du recht. Das ist die Zeit, in der wir quasi Filme lieben und auch genauer sezieren gelernt haben, oder? Wo man sich Filme anschaut und denkt, wow, okay, das kann Film, irgendwie bin ich intrigued, vielleicht sollte ich auch in Film machen. Und das ist einfach so ein Generationending, ne? Aus der Zeit kommen viele Filme, die unseren Horizont sehr erweitert haben. Ja. Und das nehmen wir einfach hier mit so ein bisschen rein. Ja. Und Johannes hat mir heute einen Film vorgeschlagen, den ich auch schon kannte, weil er eben auch aus dieser Zeit ist. Ja. Und zwar Die fabelhafte Welt der Amélie. Den französischen Titel darfst du gerne sagen. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oh. Oder Amélie, wie er im Amerikanischen heißt. Destin heißt doch eigentlich auch Schicksal, oder? Das Schicksal der Amélie? Ja, I don't know, aber Destiny, Destin, ja, vom Gefühl her würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, ich habe es nicht nachgeschaut, keine Ahnung, ihr dürft gerne jetzt stöhnen und sagen, um Gottes Willen, der hat ja gar keine Ahnung. Aber ich finde es süß, dieser Beigeschmack von Schicksal passt irgendwie zum Film, finde ich. Und ein Film, den wir eigentlich schon länger auf der Liste hatten, ich glaube, wir haben immer mal wieder gesagt, ach, den müssten wir eigentlich auch irgendwann mal machen, weil es, also zumindest bei mir, schon ein bisschen länger her ist, dass ich den das letzte Mal gesehen hatte, jetzt wieder vor dem Podcast. Das heißt, es ist eine sehr lange Zeit vergangen nach meinem letzten Watch und diesem Rewatch. Mm. Und gleichzeitig ist es ein Film, den ich verdammt oft gesehen habe. Ja, unglaublich oft. Ich habe den Film einmal zu oft gesehen zwischendurch und war dann so ein kleines bisschen gesättigt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das von Filmen kennst. Ich habe nie gedacht, dass das bei diesem Film passiert, aber es ist passiert. Ich habe Karies bekommen von dem Film und dann habe ich eine längere Pause gehabt und jetzt habe ich ihn endlich wieder gesehen und ich war wieder hin und weg. Aber warum und wieso und ob Plordem das auch so geht, das werden wir gleich erfahren. Ich erzähle euch mal kurz, worum es geht für die Leute, die den lange nicht gesehen haben. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann macht jetzt aus und guckt euch erst den Film an, damit es sich lohnt, uns dabei zuzuhören, wie wir darüber reden. Also, Amélie wohnt nicht in dieser Welt. Ihre Welt ist fantastisch und voller kleiner, magischer Momente, die zu verschleiern versuchen, wie allein und zurückgezogen die junge und extrem schüchterne Amélie lebt. Als sie eines Tages ein kleines Metallkästchen hinter den Fliesen ihres Bades entdeckt, das einem Vormieter gehört haben muss, beschließt sie, dass es an der Zeit ist, andere Menschen in ihr Leben zu lassen. Aber nach ihrem Tempo und ihren Regeln. Am besten wissen die anderen gar nicht, dass sie in ihrem Leben sind. Sie macht den ehemaligen Besitzer des Kästchens ausfindig und legt ihm es in eine Telefonzelle, in die sie ihn hineinlockt. Und tatsächlich, der Mann ist gerührt und sein Leben verspricht, eine positive Wendung zu nehmen. Amélie fühlt sich bestärkt und als ein zum Verlieben exzentrischer und zum Glück gut aussehender Sammler sein Fotoalbum voller Fotofix-Automatenbilder verliert, baut sie eine Schnitzeljagd zusammen, damit er zu ihr und damit wieder an sein Buch kommt. Und natürlich, um die Zuschauer von der Liebe auf den ersten Blick zu überzeugen. Plor, bist du überzeugt? Zweimal gesehen, keine Worte geredet und beim dritten Mal auch keine Worte geredet, romantische Küsse und Sex. Leute, Wenn ihr heute eingeschaltet habt, um uns so richtig doll streiten zu hören, was wir ja manchmal machen, ja, seid ihr heute, glaube ich, falsch. Es ist ziemlich erschreckend, in welchem Gleichschritt wir diesen Film rezipiert haben. Bei mir geht es wirklich exakt so wie dir. Ich habe den Film geguckt, ich fand ihn fantastisch als junger Erwachsener. Ja. Ich habe ihn dann einmal zu oft geguckt, war voll übersättigt, habe Karies davon gekriegt. Ja, sehr lange nicht gesehen. Jetzt zum ersten Mal bestimmt seit einem Jahrzehnt wieder gesehen. Und er hat mich komplett verzaubert wieder. Oh. Ich war hin und weg von Anfang bis Ende. Und nein, ich bin nicht unbedingt ein Gläubiger, was die Liebe auf den ersten Blick betrifft. Ja. Und es ist nicht das Einzige, was an diesem Film unrealistisch ist. Ja, okay. Scheiß drauf. Ja. Das ist so ein tolles Märchen. Mm. Und du forderst bei Dornröschen auch keinen Realismus ein. Und bei diesem Film solltest du auch keinen Realismus einfordern, weil er von Anfang bis zum Ende einfach nur magisch ist. Nun sind wir ein Filmpodcast. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, auch ein bisschen drin rumzupflücken. Und ich habe das Gefühl, so ein paar kleine Punkte auch gefunden zu haben. Ja, aber ich habe gesucht. Ein paar kleine Punkte zu finden, wo ich sage, okay, wenn man das mit einem anderen Auge sieht, dann kann man da durchaus sagen, schwierig. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das gleich am Anfang machen wollen oder ob wir uns erstmal in zuckersüße Sachen hineinbegeben wollen. Ich würde mich gerne in zuckersüße Sachen reinbegeben und eine Sache gleich vorweg sagen, die ist mir nämlich neu aufgefallen zum ersten Mal oder beziehungsweise ich hatte es wahrscheinlich einfach so ein bisschen vergessen. Dieser Film hat ASMR gemacht, lange bevor ASMR in war. Oh. Was ist das für, also bei den Farben sowieso, aber auch was für ein tolles Spiel mit den Geräuschen. Moment. Das ist jetzt wie meine Fingernägel übers Mikro. Ja, ich glaube, das ist unangenehm. Oh ja, okay, Entschuldigung. Aber dieser Film steckt so voller kleiner Momente, in denen die Geräusche sehr prominent sind. Ja. Und du guckst den und du bist die ganze Zeit so, oh, so dieses angenehm warme Gefühl. Mhm. Und ich weiß, ich glaube, ich bin für ASMR gar nicht so empfänglich. Also ich gucke mir nicht 3 Stunden an, wie eine Katze am Kratzbaum kratzt. Um Gottes Willen. Aber diese Momente, die gezeigt werden, wenn die Milchschale der Katze auf dem Boden dieses Geräusch macht. Das habe ich jetzt gerade im Kopf die ganze Zeit. Gerade dieses Geräusch. Wenn das Geräusch von dieser Kugel, die runterfällt auf dem Boden, bevor sie dann rüberrollt. Ja. Das ist so toll. Es ist fantastisch. Wenn Amelie die Steine wirft, wenn Amelie ihre Hand in die Nüsse taucht von dem rassistischen Arschloch. Und jedem Kunden irgendeine Krankheit mitgibt. Ja. Es gibt so viele Momente, wo, und Bild betrifft es auch, wo das einfach auch so ein sinnliches Vergnügen ist, dieser Film. Es ist richtig schön. Du guckst den und du fühlst dich einfach wohl anhand der Bilder und Geräusche, die dir da entgegengespült werden. Ja. Ich finde es ganz schwer, das übereinander zu bringen mit Alien. Jean-Pierre Genet hat vorher Alien gemacht und war nicht sehr erfolgreich damit. Nee. Ich glaube, die waren nicht so begeistert, die Leute von diesem Film. Es ist auch, also auch meiner Meinung nach, so der schwächste, also einer der schwächsten Alien-Filme lang. Danach hat Ridley Scott noch viel schlimmere gemacht. Okay. Aber es ist der 4. Alien-Film und der war so sehr bizarr und sehr trüber. Hm. Das kann Jean-Pierre Genet sehr gut. Ja. Und Jean-Pierre Genet hat diese düstere Seite sehr ausgelebt, bevor er Amelie gemacht. Hm. Delikatessen zum Beispiel. Delikatessen und auch die Stadt der verlorenen Kinder. Hm. Und bei Amelie hat er so punktuell noch drin. Es gibt so diese ein bisschen düstere Momente. Ja. Aber er nimmt halt dieses ganze Märchenset ab und baut das so drüber. Und dann dominiert halt auch einfach die Glücksemotion. Ja. Ich glaube, ich bin nicht ganz so leicht zu Tränen zu reizen von Filmen wie du. Ja, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, was das diese betrifft. Szene, wenn sie, der quasi der Start ihrer Karriere als stille Helferin. Ja. Wenn Dominique Prudhoteau dieses Kästchen öffnen. Mit Toto oder Dotto? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Toto, wie der Hund. Okay. Ich sitze da mit Tränen in den Augen. Es ist so eine schöne Szene, wenn er so dieser Moment der Nostalgie, die ihn überkommt, diese Welle des Glücks und gleichzeitig der Traurigkeit über den Verlust. Mhm. Und der Film hat mehrere solcher Momente. Es ist einfach wirklich groß. Ja. Es ist krass, weil auch das Gespräch danach, er findet das ja in dieser Telefonzelle. Ich habe es ja eingangs kurz erwähnt in dem Text. Sie findet dieses Kästchen und beschließt herauszufinden, wer war das? Wem gehörte dieses Kästchen? Dass er als Kind wahrscheinlich, weil das sind Kinderspielzeuge in der Kiste, irgendwo in dieser Wohnung versteckt hat, hinter den Fliesen. Und sie findet es raus in einer wundervollen Szene, wo der ältere Herr in die ganzen Blätter irgendwelche Löcher reingestanzt hat, weil er früher Karten gestanzt hat bei der Bahn. Hör nicht auf ihn, er ist senil. Ja. Und er ihr von Anfang an sagt, übrigens, der heißt Prudhoteau. Prudhoteau. Und sie muss dann das große Fass aufmachen und den Namen raussuchen aus den großen Büchern, die sie geführt hat. Aber wie sie das Kästchen dann in dieser Telefonzelle hinterlässt, und sich wirklich zurückzieht und nicht sagt, übrigens, ich habe dein Kästchen gefunden. Sie will keine Credits dafür oder sowas, sondern legt es da rein und hofft, dass das klappt. Ja. Und es klappt. Und dieses Gespräch danach, was er der Bargesellschaft da aufdrängelt und sagt, meine Güte, ein Schutzengel heute. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Irgendwie rast das Leben an einem vorbei und plötzlich ist alles, was von dir übrig bleibt, in so einem kleinen Kästchen und erinnert dich. Und wenn du Pech hast, bist du bald selber in der Kiste. Und das ist so herzerwärmend, aber eben auch so traurig, weil er sein Leben offensichtlich nicht so hat leben können, wie er wollte. Er hat mit seiner Tochter ewig nicht gesprochen. Ja. Und jetzt geht er das wieder an. Und allein dieser kleine Moment, dafür lohnt es sich, den ganzen Film zu gucken. Wir können ja mal drauf schauen, weil für mich ist das immer so das Herz des Films. Nicht die Liebesgeschichte zwischen Amelie und Nino, sondern wem hilft sie? Ja. Für wen macht sie das Leben schöner oder auch mal schlimmer mit Psychoterror? Oh Gott, ja. Und da haben wir genau Dominique Brudoteau, so den ersten, wo sie beschließt, jetzt mache ich das. Und dann als zweites haben wir den blinden Bettler, den sie einmal etwas übergriffig vielleicht. Ja, nicht nur vielleicht und nicht nur etwas. Wahnsinnig übergriffig. Im Rahmen der Geschichte mache ich das mal, sag ich mal, okay. It's a fairy tale. Und dass der Blinde dann auch so strahlt vor Freude oder vor Glück, dass mal jemand sagt, hier, guck mal, das ist das. Aber dass sie einfach so losrennt. Bitte Leute, macht das nicht. Auf keinen Fall. Und wenn ihr das Gefühl habt, da steht ein Blinder und will über die Straße, das ist eure Interpretation. Nicht einfach an den Arm nehmen und rüberziehen. Ich habe viel mit blinden Leuten geredet und die haben Geschichten erzählt, wie einfach so Leute kommen und irgendwelchen Scheiß mit dir machen und dich über die Straße bringen und dann sagen, schönen Tag noch. Und du denkst dir, scheiße, wo bin ich jetzt? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Gerade eben wusste ich noch, was los ist. Oh, wie schrecklich. Fuck. Ja. Also das ist hart. Nicht machen, auf gar keinen Fall. Aber im Rahmen der Geschichte möchte ich das dem Film gerne geben. Ist in Ordnung. Das ist was Gutes, was sie tut. Okay. Und das ist ja auch eher so was Kleines. Und dann haben wir die Großen, denen sie hilft. Das ist zum einen ihrer Concierge, Madame Wallace, die ihrem Mann hinterher trauert, der sie verlassen hat für eine andere Frau. Und die Briefe aufgehoben hat. Sie ist offensichtlich Alkoholikerin und liest immer mal wieder in diesen Briefen. Und jeder, der es nicht wissen will, hört sich die Geschichte wahrscheinlich an. Also sie kommt ja da an und wird sofort überfallen. Übrigens, ich habe die und die Lebensgeschichte. Oh Gott. Und was macht Amelie dann für sie? Ah, Amelie holt sich die Briefe und baut einen neuen Brief draus, weil sie in der Zeitung gelesen hat, dass es einen Postsack gibt, der nach 30 Jahren oder sowas erst ausgeliefert wurde, weil das Flugzeug abgestürzt ist. Und dann sagt sie, ah okay, dann könnte da doch jetzt ein Brief drin gewesen sein für Madame Wallace mit ihrem Mann, der mit der neuen Flamme einfach abgehauen ist, dass es irgendeinen Brief gibt, der sie gnädig stimmt und ihr wieder Hoffnung für das Leben gibt. Sie einfach wirklich glücklich macht. Glauben Sie an Wunder, ne? Ja. Das ist ihre Reaktion darauf. Und ich glaube, man kann bei jedem Einzelnen, was Amelie macht, kann man so Punkte finden, wo man absolut sagt, es ist übergriffig, es ist ins Leben von anderen Leuten eingemischt, es ist manipulativ. Absolut. Aber ich würde grundsätzlich, und können wir gerne machen, aber ich mache als Rahmen da drumherum, einmal stark, es ist ein Märchen. Und das ist nicht, wie die Welt funktioniert, aber es ist, wie ein Märchen funktioniert und deswegen ist das okay. Ja, deswegen ist das okay. Aber das möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es durchaus fragwürdig ist, ob das gut ist, ob diese Frau dann in dieser Illusion lebt, dass ihr Mann sie immer noch geliebt hat und ich weiß nicht genau. Aber sie scheint ja nicht von ihm loszukommen, also scheint es ja irgendeinen anderen Punkt geben zu müssen, wie man sie gnädig stimmt mit der Welt. Ja. Insofern, das ist jetzt die Lösung des Films. Was soll's? Wir kommen ja auch noch tatsächlich, also der Film thematisiert ja durchaus dann auch an ein, zwei Punkten, dass es vielleicht nicht unbedingt perfekt ist, was Amelie da macht. Ja. Und zwar, das können wir gleich als nächstes reinwerfen, nämlich die Verkupplung von Georgette und Joseph. Oh Gott. Also, Nummer eins. Entweder ist Amelie wahnsinnig naiv, sie wird ja so erzählt auch irgendwie, aber auf eine Art und Weise naiv, weiß ich nicht ganz genau, ob das der Film wirklich erzählen will, weil dass sie nicht versteht, dass Joseph ein Schwerverbrecher quasi ist, der es auf schlimmste Art und Weise Stalking betreibt, den man auf gar keinen Fall irgendeine Frau an den Hals wünschen würde. Also ich weiß nicht, ob sie einfach Georgette hasst. und ihr sagt, okay, die haben einander verdient, die sind beide scheiße. Oder weiß ich nicht genau. Also ich glaube, sie ist komplett naiv und ich finde es ganz spannend bei dieser Geschichte, dass also ihre Verkupplung funktioniert und ist auch wirklich süß. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine Art der Verkupplung erlebt, glaube ich zumindest. Ja, ich schon. Ich glaube wirklich, dass das funktioniert. Ich glaube auch. Ich finde es total plausibel. Ja, ja. Und gerade auch so die beiden einsamen Herzen. Ne? Man sieht ja, dass die beide sehr einsam sind. Der eine, weil er von seiner Ex-Freundin nicht loskommt. Ja. Die andere, weil sie, also sie leidet wegen ihrer Einsamkeit wahrscheinlich unter Hypochondrie, aber sie wirkt wie jemand, der auch sehr lange keinen Partner oder keine Partnerin hatte. Ja. Und dass das dann so simpel funktioniert, dass sie einfach sagt, dass sie ihm sagt, hey, pass auf, Dida, die findet dich eigentlich schick. Solltest du dich vielleicht nicht anders verhalten? Ja. Und ihr dann auch sagt, hey, pass auf, der mag eigentlich dich, der mag nicht die Ex-Freundin, die er die ganze Zeit nervt. Ich finde es total plausibel und ich finde es irgendwie cool. Ja. Und dann wird ja auch erstmal erzählt, dass ihr Leben wirklich besser wird mit dieser Romanze. Ja, ja. Sie haben hemmungslosen Sex auf der Kaffeetoilette. Good for them. Und sie ihre Hypochondrie wird weniger, er schmachtet nicht mehr, beziehungsweise er nervt seine Ex-Freundin nicht mehr. Und es gibt ganz tolle, süße Momente, wie er sagt, oh, ich mag es, wie du errötest. Und sie sagt, ja, das liegt nur an meiner Dyschemie oder wie das, was heißt, keine Ahnung, was sie da hat. Aber es ist so süß. Und dann wird aber im Gegensatz zu anderen Geschichten, die wirklich ein Happy End haben, wird gezeigt, dass es genau dieselbe Scheiße passiert wie davor mit seiner Freundin. Nämlich, dass er irgendwann, dass seine Eifersucht ihn irgendwann übermannt und dass er zum Tyrannen wird. Ja. Also ich finde, das ist dem Film hoch anzurechnen, weil ich glaube, die große Kritik, die immer wieder kommt, nämlich dieses Naive und dieses, ach, so ist das Leben aber doch nicht und es ist ekelhaft märchensüß und so. Jean-Pierre Jeunet scheut nicht davor zurück, die düsteren Seiten wirklich auch drin zu haben. Ja. Es geht auch um düstere Sachen. Den Selbstmord der einen Frau, die Mutter umbringt, ne? Der Vater, der sie nie umarmt und so weiter. Bevor wir hier weitermachen, Plor, möchtest du Tee? Ja, bitte. Das düsterste von allen, der Goldfisch mit Depression, der suizidal ist. Oh mein Gott. Jean-Pierre Jeunet hat geschworen, dass er das selbst erlebt hat. Wirklich. Das ist das, was er erlebt hat. I call it Bullshit. Er hat diese düsteren. Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum hat er bei diesen ganzen Geschichten, die er erzählt von Amelie, wo es immer diesen Hintergrund gibt, ja, es ist aber auch manipulativ und es ist irgendwie vielleicht nicht richtig. Warum hat er diese gewählt, um dann zu zeigen, ja, es war vielleicht wirklich nicht richtig? Warum macht er es bei dieser Geschichte so groß? Was denkst du? Irgendeine muss es sein. Und ich glaube, die zwischenmenschliche Sache, sie kriegt ja ihr eigenes Leben nicht auf die Reihe. Möchtest du Zucker? Ja, gerne. Zwei, einen? Zwei. Natürlich Zucker. Zwei. Bei diesem Film kann man nur mindestens ich nehm zwei drei. Zucker nehmen. Das sind große Klunche übrigens, nur dass ihr das wisst. Wo war ich vorher? Bei Georgette, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt. Achso, Amelie kriegt ja selbst ihr Leben kaum auf die Reihe. Und ich glaube, dass sie von Liebe und so einfach auch nicht genug Erfahrung hat. Sie weiß das einfach nicht. Es gibt diese eine Sexszene, die gezeigt wird. Das ist so das Einzige, was gezeigt wird, dass sie offensichtlich mal irgendwas, sie hatte irgendwas, Affären, Beziehungen, was auch immer. Und da wird diese Sexszene gezeigt, wo der Mann über ihr liegt, in einer sehr unbequemen Missionarsstellung. Ja, und sie liegt sehr steif da, aber es wird Gott sei Dank, es wird nicht das Fass aufgemacht, dass sie sich dabei unwohl fühlt, sondern sie findet es albern. Also sie hat dieses merkwürdige Grinsen dabei und denkt so, was macht der denn da? Was ist das hier? Ich glaube, das mache ich erstmal eine ganze Weile nicht mehr. Und das ist das Einzige, was so einen Hint darauf gibt, dass Amelie zumindest ein bisschen Erfahrung mit romantischen, sexuellen, zwischenmenschlichen Beziehungen hat. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, wird tatsächlich gesagt, dass es dieses eine Mal oder vielleicht ein, zweimal war. Ja, genau. Aber und wirklich das war nichts ganz für sie. Wenig und dass es nichts für sie war. Ich würde gerne später aber erst mal darüber reden, ob wir hier eine autistische Geschichte vor uns haben. Okay, ja. Was ich ganz interessant finde. Ich habe einen Podcast dazu gehört. Interessant. Ganz interessant. Ja. Nur kurz, weil ich nicht betroffen bin und deswegen auch nicht wirklich gut die Perspektive rüberbringen kann. Aber ich finde es sehr interessant. Auf jeden Fall versucht sie es. Und sie hat es einmal versucht oder zweimal. Und dann heißt es halt, es ist nichts für mich. Ich versuche mich lieber um das Kuddelmuddel im Leben der anderen zu kümmern. Aber immerhin denkt sie drüber nach, wie viele Menschen in der Stadt gerade einen Orgasmus haben könnten. Also Sex kommt schon in ihrem Kopf vor. Ja. Finde ich auch wichtig, weil das einen Realitätsbezug bringt, der wichtig ist, glaube ich. Und auch ist nicht zu klinisch. Und diese Thematisierung ihrer Naivität kommt ja auch vor. Also der Film erzählt es ganz am Anfang ganz radikal. Sie hatte keinen Kontakt zu anderen Kindern. Sie wird zu Hause erzogen. Ihre Eltern haben beide Nähe-Distanz-Probleme. Ja. Und das macht er ja in rasender Geschwindigkeit, wie er uns einmal zeigt. So war das Leben von Amelie Poulain, bis sie in diesem Café gelandet ist. So ein 10-Minüter, der meiner Meinung nach wirklich zu den geilsten Eröffnungen für einen Film Film gehört, alles ja. auf der Bildebene, diese Geschwindigkeit und dann auch so dieser Run durch das Leben von ihr. Und da muss ich mal sagen, dass die deutsche Synchronversion richtig gut ist. Ja, ich habe beide wirklich geguckt. Wirklich toll. Ja? Ja, weil Disney Plus, was Disney Plus? Ein Streaming-Service hat den Film im Angebot. Disney Plus, glaube ich, hat ihn nur auf Deutsch. Ja, ich habe ihn auf Deutsch auf Disney Plus gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will doch nochmal in die Originalversion reinhören. Ich finde die deutsche Synchro, vor allem von dem Erzähler, ja. ist unglaublich gut getroffen. Wirklich sehr, sehr gut. Ich finde die Stimme sogar, aber es ist natürlich auch so historisch bedingt, weil das einfach die Stimme ist, die ich gewohnt bin. Mm. Ich finde sie besser als im Original. Ich finde sie passender von der Tonalität und von der Betonung. Jean Genet hat wahnsinnig viele. Ich glaube, der hat über 100 Leute angehört für diese Stimme. I'm sorry. Hat echt lang gebraucht. Ja, genau, um das vielleicht gleich mal zu sagen. Der Erzähler im Französischen ist André Dussolier. 1946 geboren, ein alter, klassischer französischer Schauspieler, der mit den Großen zusammengearbeitet hat, wie Rivette, Eric Rohmer, Claude Chabrol. Oh, ich liebe französische Namen. Ich könnte da drin versinken, aber ich kann sie nicht so schön aussprechen. Noch ein Plus für diesen Film, dass da die französischen Begriffe, die ganze Zeit durch den Raum schweben. Ja. Fantastisch, ja. Klingt einfach gut. Er hat mit den ganzen großen Regisseuren zusammengearbeitet, großer Schauspieler. Mhm. Und der macht es auch richtig, richtig stark im Original. Das ist eine Stimme, die irgendwie so zwischen Märchenonkel, Ironie und sehr nüchternem sachlichen Erzählen schwenkt. Mhm. Und im Deutschen habe ich das Gefühl, das Ironische ist ein bisschen stärker als im Französischen. Ah, okay. Und das gefällt mir an der deutschen Stimme. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ganz toll. Auch ein gutes Timing, gute Texte. Also, ist schon... Dann haben wir, also es ist einfach ein schöner Einstieg und es ist eigentlich ist der Einstieg auch mit so das Düsterste an dem Film, weil es wird über ein Leben gerast, was total schrecklich ist, ne? Mhm. Sie lebt da allein mit ihren Eltern. Ja, und die Mutter stirbt dann irgendwann. Der Vater fasst sie nicht an, also fasst sie nicht an im Sinne von, er nimmt sie nicht in den Arm. Nicht genug in den Arm, genau. Und dann kriegt sie jedes Mal Herzrasen, wenn er denn sie anfasst, weil die Untersuchung fällig ist, weil er eigentlich Arzt ist. Und wenn man nur einmal im Monat Kontakt zum Vater hat, oh Mann. Natürlich hat man Herzrasen. Ja, oh, das ist so traurig. Und dann gibt es diesen Fisch, der versucht sich umzubringen, deswegen wird er irgendwann entsorgt, also wird in den Fluss geschickt. Ja. Dann gibt es eine wirklich traurige Szene, wie der Fisch so aus dem Wasser hochguckt, aber nie guckt runter, es fängt an zu regnen. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der Film macht das so gut mit so viel Timing und so viel Liebe und dein Fotoapparat löst Unfälle aus. Und sie sitzt da mit großen Augen vor dem Fernseher, oh mein Gott, was für Unfälle habe ich heute verursacht. Oh mein Gott, was für eine geile Idee und was für eine tragische Geschichte. Ja, und da ist genau auch wieder ihre Naivität, die ganz klar zum Vorschein kommt. Ja. Und dann aber diese tolle Racheaktion, wo schon gezeigt wird, sie ist verdammt kreativ. Ja, und sie ist nicht nur kreativ, sondern sie hat auch tatsächlich so eine, dieses Rache-Gen zeigt sich ja auch später im Film. Volle Kanne. Wollen wir auf die nächste Person eingehen, der sie hilft, beziehungsweise den sie bestraft, um einem anderen zu helfen? Mhm. Nämlich findet sie es so richtig ätzend, nachvollziehbar, wie der Händler am Gemüsestand, nämlich Collignon, mit seinem Gehilfen Lucien umgeht. Mhm. Und ich glaube, das geht im Deutschen so ein bisschen verloren. Im Original ist diese Rassismusproblematik ein bisschen stärker betont da drin. Okay. Weil der Lucien hat auf jeden Fall Wurzeln, die nicht französisch sind. Ich glaube, also typisch wäre ja so von Algerien auszugehen. Okay, ja. Und das wird im Deutschen wird einfach nur erzählt, dass er halt ein bisschen langsam ist und nicht so schnell und ein bisschen sonderlich dabei auch vielleicht. Ja. Und genau, auf jeden Fall Collignon nutzt das aus, um richtig ätzend auf dem rumzutrampeln. Marokkanische Herkunft ist der Schauspieler Jamel Debbouze. Ja, Jamel Debbouze ist übrigens Komiker. Ja. Und ich finde, das merkt man. Er hat so ein gutes Timing. Ja. Und er weiß genau, was er da macht. Und er hat tatsächlich, glaube ich, der rechte Arm des 1,56 Meter, Wikipedia, ich zitiere. Der rechte Arm des 1,65 Meter großen Schauspielers ist seit einem Unfall im Jahr 1990 gelähmt. Ja, also gut eingebaut, funktioniert wunderbar. Und der hat ja auch eine gute Karriere gemacht, ne? Der hat bei Asterix und Obelix dann noch mitgespielt und viele schöne französische Filme durfte er machen. Ja, es ist auch so ein Gesicht, also ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe in einem französischen Film. Ja. Und genau, aber mit ihm macht sie nicht viel, sondern eben mit Collignon, der auf ihm rumtrampelt und zwar spielt sie im Streichen, lass mich korrigieren, sie ärgert, nein, sie macht Psychoterror. Es ist Psychoterror. Es ist richtig hart. Sie bricht in seine Wohnung ein, also sie bricht nicht ein, sondern lässt irgendwann mal einen Schlüssel zufällig stecken, dann lässt sie sich den nachmachen, bricht in seine Wohnung ein und macht so diese kleinen Dinge, die einen Menschen in den Wahnsinn treiben können. Türklinken innen austauschen. Mhm. Die Schuhe austauschen durch etwas kleinere Schuhe. Ich glaube, das gehört zu den fiesesten Sachen. Und die Telefonnummern auszutauschen. in seinem Short Dial, ne? Er sagt, er will seine Mama anrufen und dann ist die psychiatrische Klinik am Apparat. Es ist wirklich hart. Oder wie sie den Nagel in den Strom, ins Kabel steckt. Sie damit tauscht das Ding. Die Glühbirnen aus. Ja, ne? In jeder einzelnen Lampe macht sie eine Glühbirne, die so ein bisschen drüber ist und ordentlich vibriert und summt und nicht mehr richtig Licht gibt. Ja, das ist schon echt gemein. Und man sitzt da und denkt sich, habe ich irgendwas träumig? Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist falsch und man ist eine Stunde zu früh aufgestanden oder zwei, ich weiß nicht genau, wie viel genau, sie da Wecker wegnimmt. Stellt sie um, ja. Und das sind aber so kleine Sachen, dass man jedes einzelne irgendwie süß finden kann. Aber auf die Masse gesehen, ist es schon wirklich sehr grenzwertig. Die macht ihn richtig fertig damit. Ja. Also wir sehen das dann ja auch, dass Collignon am Ende ein psychisches Wrack ist. Mhm. Zwei Einbrüche gibt es und sie hilft damit Lucien zumindest in dem Sinne, dass das Collignon einfach nicht mehr arbeiten kann, sondern nur noch da rumliegt und schläft. Und Lucien kriegt es volle Kanne hin. Ne? Ja, voll. Er wird vorher total zur Sau gemacht, dass er nichts auf die Reihe kriegt und dann wegen der ganzen Terrorsache ist Collignon so passed out, dass er da einfach liegt und schläft und nicht mehr kann. Und Lucien kriegt es einfach hin. Der bedient alle Leute ordentlich, macht ein schönes Pläuschen mit dem und alles ist gut. Und Lucien wird auch bei einer anderen Figur nochmal eine Rolle spielen, die ich ganz interessant finde, auch wie sie dieser Figur hilft. Mhm. Auch in Anführungszeichen, weil das ist tatsächlich so die Hilfeaktion, die am abstraktesten ist, die am schwersten zu greifen ist, nämlich dem Maler, der unter ihr lebt, Raymond Dufayel, der auch der Glasknochenmann genannt wird. Weil er unter eben jener Krankheit leidet. Kennst du den richtigen Begriff? Nein, habe ich nicht da. Er hat die Krankheit, die dazu führt, dass seine Knochen sehr leicht brechen. Und deswegen hat er alles Mögliche ausgepolstert in seiner Wohnung, hat auch offensichtlich immer kleinere Verletzungen. Mhm. Und er sitzt nur zu Hause und malt immer wieder das ein und selbe Bild. Osteogenesis imperfecta heißt das Ding anscheinend. Und er malt seit ewigen Zeiten jedes Jahr einmal das Frühstück der Ruderer. Von Renoir. Renoir, wie er das dir sagt, ne? Von Renoir. Es ist so süß, weil, also das ist eine Schauspielerentscheidung. Das finde ich so wundervoll. Die stehen da beide davor. Er sagt, guck mal, ich mache das Frühstück der Ruderer. Sie guckt sich das Bild an. Kein einziges Deut an Erkennung oder sowas. Ja. Sie steht da völlig oblivious und er sagt, von Renoir. Ach, natürlich, der Renoir. Wir kommen gleich noch zu dem Bild zu sprechen, aber einmal kurz, also er ist zurückgezogen, er lebt in dieser Wohnung, die ausgepolstert ist, geht nicht mehr raus, er mag auch keine Menschen, er trifft die einzigen sozialen Kontakte, die er hat, das sind Lucien, der ihm sein Essen bringt und Amelie dann plötzlich, weil sie durch Zufall irgendwie halt, weil er ihr hilft, Prido tot zu finden. Mhm. Und Amelie hilft ihm, indem sie ihm Videokassetten sendet von Filmaufnahmen. Mhm. Ich finde das total sweet, dieser Zusammenschnitt. Und ich finde den nicht nur total sweet, weil ihn Amelie macht, sondern ich finde ihn total sweet, weil Jean-Pierre Jeunet den macht. Mhm. Ich finde, dort sieht man volle Kanne die Liebe für den Menschen von Jean-Pierre Jeunet. Ja. Es ist unglaublich, was der zusammengesammelt hat. Ich habe mir den DVD-Kommentar von ihm angehört. Mhm. Und es spricht so viel Liebe aus ihm. Ja. Er hat so viel Spaß daran. Es ist so toll. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Er hat dieses Bild von dem Pferd, das die Tour de France stört. Genau. Und dass da wirklich, es gab dieses Pferd. Es ist nicht extra dafür gedreht worden oder sowas, sondern es ist ein extra Ausschnitt aus der Tour de France 1990 oder sowas, wo dieses Pferd abhanden gekommen ist, einfach irgendwo ausgebrochen ist und dann da lang rennt. Ja. Yeah. Und es gibt auch ganz viele, die ganzen anderen Ausschnitte sind auch alle nicht extra gedreht, sondern das sind halt Sachen, die er irgendwo gefunden hat. Viele aus amerikanischen Filmen, ne? So tanzende Leute, ein tanzender Cowboy mit Holzbein zum Beispiel. Genau, ja. Und dann irgendwie so ein... So eine Gospelsängerin. Ja. Genau. Ganz tolle Sachen auch. Also einfach Sachen, die das Leben feiern, ne? Ja, genau. Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Was bewirkt sie damit? Was will sie da? Weil ich habe es nicht so 100% gegriffen gekriegt. Meinst du, es ist einfach das, ihm zu zeigen, hey, guck mal, das Leben ist schön? Also ich glaube, der oberflächliche Gedanke ist, ich bringe etwas von der Welt da draußen in dein Zuhause, weil du kannst nicht raus. Mhm. So. Und was es mit ihm macht, ist, glaube ich, irgendwo dazwischen. Zwischen dem, was sie gerne möchte, nämlich dieses Oberflächliche, ich bringe ein bisschen Leben rein, und diesem sehr Wehmütigen, was ihn dazu bringt, sie mehr zu schubsen. Ja. Weil er merkt, ja, also ich kann das alles nicht mehr erleben. Ich bin hier mehr oder weniger gefangen. Aber du kannst, also raus da. Yeah. Mach gefälligst. Es erzeugt ja bei ihm vor allem erstmal so Ratlosigkeit. Ein bisschen, ja. Und wir erleben dann ja auch, wie sein Alltag aussieht. Und es gibt diese wirklich, wirklich süße Beziehung von ihm mit Lucien. Und zwar kommt Lucien, um malen zu üben. Und Lucien baut dann seine Staffelei neben der Staffelei von ihm auf. Und er malt voll gut. Und er malt voll gut, aber er malt die Farben falsch übereinander. Er hat das Konzept des Impressionismus nicht verstanden. Was ihn, Dufayel lässt ihn das auch wissen, dass er das eigentlich mittlerweile wissen sollte. Mhm. Und Dufayel hat auch die Tendenz, also das merken wir schon, dass der so auch ein bisschen jähzornig ist, verbittert. Mhm. Der hat dann die Tendenz, das auch rauszulassen, nämlich als er einmal Lucien ganz schön zur Sau macht und ganz schön anschreit, einfach weil Lucien mit ihm reden will und über Lady Di reden will. Ja. Und dann gibt es ja auch den Moment, er fühlt sich offensichtlich so ein bisschen berufen, Lehrer für Lucien zu sein, um ihm beizubringen, Begriffe richtig auszusprechen. Es gibt mit Lucien einen Haufen Szenen, die massiv improvisiert sind. Ja. Jean-Pierre Jeunet ist kein Typ für improvisierte Filme. Überhaupt nicht. Der will alles unter Kontrolle haben. Bis zum kleinsten Detail. Im DVD-Kommentar hat er gesagt, ich habe drauf geschissen, Jamal macht das großartig. Die haben ja einfach gemacht, Zeug gemacht. Und es war super schön. Gerade dieses Collignon, Champignon und ne, diese ganze Verarsche von diesem Namen, die sie dann betreiben. Ja. Es ist improvisiert und es ist wundervoll. Es ist total süß. Und auch das mit Lady Di ist improvisiert. Ah. Er hat weil Lady Di in diesem Drehbuch ja eine Rolle spielt, worauf wir auch noch zu sprechen kommen können, warum es Lady Di ist. Und hat dann eben das mit diesem, die schießen die hoch in die Sterne. Machen sie das mit Lady Di denn auch? Ist das cool oder nicht cool? Und er dann zur Sau gemacht wird von Dufayel. Und dann schreit er ihm nochmal hinterher, dieses Renoir. Ich finde das so super. Ich finde diese Szenen so schön, weil es so die großen menschlichen Szenen zwischen zwei Figuren sind, die nicht Amelie sind. Mhm. Ne? Weil es gibt diese Beziehung zwischen ihnen, ist auch so süß, wenn Lucien den Magier macht und die Sachen für ihn gekauft hat. Und dann ist unter dem Waschmittel ist der Champagner und der Kaviar ist versteckt in der Artischocke. Ja. Es ist total süß, wie die beiden sich miteinander verhalten. Mm. Und ich finde diese Dynamik einfach cool. Auf der einen Seite dieser verbitterte alte Mann, der sehr gebildet ist anscheinend. Ja. Und auf der anderen Seite dieser junge Lucien, der relativ wenig weiß vom Leben. Mm. Und der aber auch so in diese Welt reinschnuppern will und wie sie sich da irgendwie zusammenfinden. Ja. Und am Schluss malt Dufayel sein Renoir-Bild, wie Lucien gemalt hätte. Ja. Das ist so toll. Ich finde das, diese Entwicklung und die ist nur klein erzählt, aber die ist so toll. Jedes kleine, also Amelie hat bestimmt nicht diese Veränderung so arg beabsichtigt. Sie wusste nicht ganz genau, was sie in ihm ändern will oder nicht oder was. Sie hatte diese kleine Idee, ihm diese Dinger, ein Mixtape zu machen. Mixtape, das ist ein schöner Begriff dafür. Und was das bringt, was das bedeutet für ihn und was Lucien für ihn bedeutet und so weiter. Diese ganzen Entwicklungen werden alle irgendwie miterzählt und ganz am Rande, aber total süß und mit so viel Liebe. Ja. Und dann haben wir ja dieses, was sehr zentral ist für den Film, dass er dieses Bild malt, das Frühstück der Ruderer, wo er diese eine Frau auf dem Bild hat. Das Mädchen mit dem Wasserglas. Das Mädchen mit dem Wasserglas. Angelique Lichaud, um das einmal reinzuwerfen. Ja. Es gab zu diesem Bild eine lange Recherche. Oh. Viele, viele, viele, viele KunsthistorikerInnen haben sich damit beschäftigt, wen hat Renoir da gemalt? Oh, Plur erzählt wieder von früher. Ja, nein, das ist zu viel. Weil die Antwort ist viel zu banal, als dass man die groß ausufern lassen könnte. Es sind nämlich einfach die ganzen Leute aus diesem Künstlermilieu, mit denen er rumgehangen hat. Ja. Es ist wirklich, es ist deprimierend trivial. Hm. Es sind Künstlerinnen, Schauspielerinnen, es sind Musiker, Maler, es ist einfach so ein bisschen die Avantgarde des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 1880 ist das Bild ungefähr entstanden. Mhm. Und die Frau mit dem Glas, die Dufayel komplett überinterpretiert, ist einfach eine Schauspielerin. Ja. Die halt einfach zur Gesellschaft dazugehört. Ich glaube auch, diese Überinterpretation, sie steht außerhalb. Es ist total drüber. Natürlich. Es geht ja auch, ich glaube auch, dass er das ja nicht wirklich in das Bild rein interpretiert. Ja. Er zieht sie ja bloß da raus, um über Amelie reden zu können. Ne? Aber es wird gezeigt, wie er sich mit ihr beschäftigt. Ne? Also ich glaube, er sieht das schon auch so, weil er macht diese Pinselstriche auf dieser Szene, Frau und guckt sie sich ratlos an. Ja, aber die Szene, passiert erst danach. Gleich am, also in den ersten, weiß ich nicht, nach dem großen Intro von ihrer Kindheit kommt ja diese Szene relativ schnell, wie sie mit dem Wasserglas, Amelie mit dem Wasserglas, bei ihm zu Hause steht und er dann sagt, aber aus dem Mädchen mit dem Wasserglas werde ich nicht schlau. Ja. Yeah. Und er beschließt einfach, über sie reden zu können, ohne sie ansprechen zu können. Während sie einen Klüver in der Hand hat. Genau. Und das finde ich natürlich total clever, das finde ich filmemacherisch clever, aber ich finde es auch für die Figur total gut, weil er genau weiß, dass er, wenn er sie genau anspricht und sagt, du, was ist mit deinem Leben los, dass sie dann sagt, tschüss, ich muss dann mal. Weißt du? Mhm. Und natürlich funktioniert das vor allem darüber. Ja. Und dann beschäftigt er sich natürlich auch mit ihr. Das ist so witzig, die beiden kennen sich, ne? Also ja. Er hat sie noch nie, sie hat ihn noch nie gesehen. Nee, aber ab diesem Moment, wo sie die erste Begegnung haben, Dufayel weiß, was Amelie macht. Der beobachtet sie. Ne? Mhm. Der kriegt mit, dass sie das in den Wohnungen macht, dass sie da in dem Leben der anderen Leute rumspukt. Mhm. Und er weiß natürlich, dass sie es ist, die ihm das Video schickt. Also da gibt's und es ist dieses offene Geheimnis, das nicht ausgesprochen wird. Mhm. Er weiß, dass sie ihm die Videos schickt und sie weiß, dass er über sie redet, wenn er sich mit dem Bild beschäftigt. Sie weiß, dass wenn er sagt, ach, ich weiß nicht, wie diese Frau gerade drauf ist und wenn sie dann antwortet, vielleicht ist sie so und so drauf. Sie wissen genau, was Sache ist und sagen es nicht. Dieses Unausgesprochene, diese Verständigung, wir haben hier ein Geheimnis, wir wissen beide, was los ist und wir halten, aber wir bleiben drin, wir bleiben in diesem Spiel drin. Das ist total toll, ich mag diese Dynamik. Ja, total. Weil auch wirklich beide genau Bescheid wissen. Genau. Und das macht die beiden Figuren so spannend, weil alle anderen in diesem Film werden von Amelie hinters Licht geführt. Ja. Sie hat alles, sie hat immer alle Stränge in der Hand, ne? Was sie anfängt, fängt sie so an, dass sie wirklich alles bestimmen kann. Ja. Dass alles nach ihren Regeln läuft. Wie zum Beispiel eben mit Nino. Genau. Sie, von Anfang bis Ende hat sie alles in der Hand und kann in jedem Moment sagen, jetzt wird's mir zu viel, ich hör auf. Ja. Ja, was sie vielleicht auch braucht, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Absolut. Dann. Genau, und bei Dufayel ist es halt anders. Bei Dufayel existiert, mit Dufayel existiert eine Intimität einfach, weil sie im Gegensatz zu allen anderen bei ihm nicht diesen Wissensvorsprung hat. Ja. Und das macht ihre Beziehung ziemlich spannend. Ja, total. Und das macht ihn ja auch zu der Figur, die ihr am ehesten helfen kann. Die ihr diesen Schubs geben kann und sagen kann, so, du stehst jetzt nicht nur außen vor, du bist nicht mehr feige. Mhm. Du machst jetzt was, verdammt nochmal. Ja. Er ist wirklich eine tolle Figur. Wollen wir mal zu Nino kommen? Nino, die große Liebesgeschichte und die Figur, der sie ja auch hilft, indem sie ihm dieses Fotoalbum zurückbringt. Ja, was eine Hilfe ist, die nicht so eine große Tragweite hat, wie jetzt bei dem Schatzkästchen oder die Verkupplungsaktion oder sowas. Sie hat ja auch andere Interessen noch. Sie hat ja eigentlich das Interesse, auch sich selbst zu helfen. In jedem Fall. Ja, auf jeden Fall. Und Nino, der wie sie ein totaler Träumer ist und ein wirklich schräger Vogel. Was sie nicht so richtig wissen kann, muss man dazu sagen. Ja. Weil die haben sich wirklich effektiv einmal auf der Straße irgendwo schnell gesehen. Ja. Für eine halbe Sekunde. Und dann später nochmal einmal am Fotofix-Automaten nochmal. Und dann kennt sie halt das Buch. Genau. Und leitet alles aus diesem Buch ab, was aber er über ihn sie denkt, weiß zu zumindest, dass er ein Kauz ist, weil also es ist schon, man muss schon eine sehr spezifische Persönlichkeit haben, um, was für eine tolle Idee, zerrissene Fotos, die in Mülleimern und unter Fotofix-Automaten liegen, weil die Leute, die Fotos gemacht haben, nicht glücklich darüber waren, die zu sammeln, wieder zusammenzukleben und in einem Fotoalbum zu sammeln. Ich muss wieder den Satz sagen, Jean-Pierre Jeunet schwört, dass es diesen Typen gibt, der dieses Album hat. Es ist angeblich ein legendäres Fotoalbum, was es tatsächlich gibt, was jemand wirklich gesammelt hat. Und ich glaub's ihm in dem Fall sogar. es ist so ein schräges Hobby. Ich glaube, da kommt man nicht drauf, wenn man es nicht machen will, oder? Das Ding ist, nach dem Film, ich war sehr, sehr impressionable, sagen wir mal so. Ich habe versucht, solche Fotos zu finden. Scheiß Digitalfotografie. Keine Chance. Und damals schon. Ich hab's schon damals versucht. Okay, also es war auch schon der Übergang, ne? Also damals hat es angefangen, dass die Automaten alle digital wurden. Ja, also es ist leider nicht so einfach irgendwelche zerrissenen Fotos zu finden. Die Leute schmeißen nicht so viele weg. Ja, glaube ich auch. Weil allein schon, weil die Leute Angst haben, dass die Fotos dann von irgendwem aufgesammelt werden können. Die Idee ist so cool. Und dieses Album ist so mit so viel Liebe gestaltet und so viel Liebe für den Menschen. Und dieses Album beinhaltet auch ein Rätsel. Das Rätsel ist großartig. Es ist wirklich ein tolles Rätsel, weil ich als Zuschauer unbedingt wissen will, wer ist dieser Typ? Absolut. Oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Und ich finde die Auflösung so unglaublich perfekt banal. Ja. Es ist so toll. Diese Banalität dahinter. Ich möchte Jean-Pierre Jeunet einfach nur umarmen und küssen dafür, dass er diese wahnsinnig banale Auflösung drin hat. Und das Rätsel ist trotzdem so geil, ne? Ja. Also wir haben diesen Mann, der mit einem sehr starren Gesichtsausdruck immer mal wieder auftaucht. Es gibt unfassbar viele Fotos in jedem Automaten in der Stadt von diesem einen Mann mit Glatze, der auch so ein bisschen blass ist und irgendwie diesen komischen Blick hat. Ja. Und dann fängt die Rätselei an. Ist es ein Phantom? Ist es ein Gespenst? Ist es ein Toter, der sich in Erinnerung rufen will? Ja, natürlich einer der Momente, den man exemplarisch für diesen Film rausholen kann. Ne? Ja. Wenn man da sitzt und sich dieses Album anschaut und dann auf den Gedanken kommt, ja, das ist ein Toter, der Angst davor hat, dass er vergessen wird. Also bedient er sich der Fotofix-Automaten, um sein Abbild der Welt zu hinterlassen, damit ihn nicht vergessen wird, wie er aussieht. Und mit dieser Fantasie geht der ganze Film mit allem um. Ja. Das ist so, so meine Welt, muss man sagen. Es trifft mich so, so hart, weil ich die ganze Zeit, wenn ich meinen Tag beobachte, wenn ich mich mal wirklich beobachte den ganzen Tag über, mit meiner Freundin zusammen, wir erzählen so viel Scheiße. Wir erfinden einer Milchpackung irgendeine blöde Geschichte. Wir hatten hier einen Schrank auf dem Balkon, den haben wir immer noch. Eines Tages, ich habe den Schrank aufgebaut, als wir hier eingezogen sind, und eines Tages habe ich festgestellt, dass unten irgendein Brett nicht ganz gerade war und der Schrank anfing, nach rechts wegzukippen. Und dieses Brett, was unten stützen sollte, kippte so weg. Und ich habe es nur festgestellt, glaube ich, weil eben dieses Brett dann in dem Moment auch richtig wegkippte und ich es gerade so geschafft habe, diesen Schrank aufzuhalten. Und unsere Geschichte danach, über die wir Rotz und Wasser geheult haben, weil wir sie viel zu dolle uns vorgestellt haben, ist, dass dieser arme Schrank die ganze halbes Jahr lang mit letzter Kraft noch, ich halt's noch aus, ich schaff's noch. Und wir haben dem eine ganze Biografie gegeben und wir waren völlig fertig mit den Nerven, weil wir so Mitleid mit diesem Schrank hatten, weil er die ganze Zeit versucht hat, noch uns das Leben irgendwie leicht zu machen. Ja, ich halt noch aus. Oh, oh Gott. Das ist unser Level, weißt du? Ja. Ach, wie schön. Es ist einfach toll, dieses, ja genau, du hast einfach ein Phänomen, wo du genau weißt, dafür muss es eigentlich eine banale Erklärung geben und dann entsteht aber so ein Geschichtenuniversum. Ja, genau. Es ist total schön und ich finde es aber großartig, dass Jeunet den Weg geht, um uns zu zeigen, wie sieht die Realität dahinter aus, ja. Weil egal wie viel wir fantasieren, wir wollen natürlich trotzdem wissen, was ist die Realität dahinter, ja. was bringt einen Menschen dazu und dann kommt die Auflösung, tada. Es ist einfach nur derjenige, der die Automaten repariert, der natürlich ein Foto machen muss, um zu verifizieren, dass das Ding wirklich wieder funktioniert, nachdem er es repariert hat. Es ist so banal und so großartig und diese Momente sind so toll inszeniert, wie sie dasteht und kapiert, was da ist. Wissensvorsprung. Genau, ein Wissensvorsprung Nino gegenüber hat und wie sie da grinst und diesen Typen anschaut, der da steht und denkt, was ist denn jetzt los? Kannst du mal, ich würde gerne diesen Automaten ran, ich muss reparieren. Und sie ist so glücklich, als sie ihn sieht. Und davor haben wir ja wirklich diese sehr elaborierte Schnitzeljagd, die sie für Nino macht, mit dem, ja. mit dem zum einen, dass sie ihn irgendwo hinlockt, damit er sie beobachten kann, wie sie aus großer Entfernung das Buch da zurücksteckt. Mhm. Das muss aber auch erstmal klappen, ne? Also da sind so viele Fehlerquellen. Absolut. Total. Also es erfordert, aber wie gesagt, nochmal, es ist ein Märchen, es erfordert sehr viel Suspension of Disbelief, dass diese Sachen, die sie vorhat, dass die so funktionieren, wie sie funktionieren. Sie muss die Statue bezahlt haben, sie muss den Typen extra angeheuert haben, dass der als Statue dasteht, mit dem Finger drauf zeigt. Wobei ich da auch noch ein bisschen Ninos Fantasie sehe, ich könnte mir vorstellen, das ist einfach eine Statue. Was ist mit dem Kind? Das Kind wurde auch von Amelie, in meinem Kopf wurde, hat Amelie das Kind auch dahingestellt. Oh. Falls Nino es nicht kapiert, dass dieses Kind da ihn anzüpftelt und sagt, Alter, guck nicht auf den Finger, guck bitte dorthin, wo der Finger hinzeigt. Das habe ich als glücklichen Zufall verbucht. Nope. Auch, dass sie exakt das richtige Timing findet, wenn er durch das Ding guckt. Ja, sie hat genau. Nämlich kein Fernrohr in der Hand, sie sieht nicht, was er macht. Ja. Aber genau im richtigen Moment das Buch da reinzustecken. Und dass niemand zwischendurch dieses Fernrohr auch nur einen Zentimeter zur Seite gerückt hat, dass er genau auf dieses Fahrrad gucken kann. Genau. Sehr viele Zufälle, aber es funktioniert und gleichzeitig, zum einen macht sie dieses Rätsel für ihn, dann klebt sie auch Bilder von sich in das Buch, wo sie diesem... Das ist super süß. Wo sie sich, was trägt sie? So Karnevalszeug, ne? Mit den... sie hat sich total verkleidet und irgendwie Schminke aufgetragen und so und hat sich dieses Fragezeichen auf den Bauch geklebt. Und genau, also da geht es noch so ein bisschen weiter mit dem Rätsel und gleichzeitig versucht sie aber auch mehr über ihn herauszufinden und stalkt ihn auch ein bisschen, ne? Ja. Also das ist auch so ein bisschen, da kann man eine Perspektive haben, wo man sagt, oh, okay, sie ist so ein bisschen so eine Das könnte auch gefährlich werden. Wenn man da andere Musik drunter legt, könnte man mit, sie mit der Sonnenbrille und am Apparat und so. Also es ist schon so ein bisschen... Dieser böse Blick in die Kamera dann auch teilweise funktionieren. Wir sind ihre Komplizen. Apropos andere Musik, wenn man andere Musik drunter legt. Es gibt einen von Jean-Pierre Genet, einen Recut. Ja. Er hat selbst diesen Film genommen und hat ihm eine neue Bedeutung gegeben, indem er das komplett neu anders mit einem neuen Erzähler anders zusammengebaut hat. In diesem Recut von 2023, glaube ich, also sehr jung, kommt raus, dass sie eigentlich eine Agentin des KGB ist. Ihr müsst es euch anschauen. Es ist so geil. Es ist super großartig. Ich habe sofort Plow weitergeschickt und ja, du hattest auch Spaß. Ne? Es war vor allem so irre, weil er fängt dann an zu erzählen und es wird von Sekunde zu Sekunde schräger, was er sich alles ausdenkt. Ja. Und auch das ist voll im Geiste dieses Films, weil es gibt ja diese Zwischenerzählung, wo Nino ein bisschen zu spät in die Bar kommt und Amelie findet nur zwei Erklärungen. Entweder er hat es nicht gefunden oder, und dann kommt eine riesige Geschichte mit Entführung, mit Geiselnahme, mit religiösen Extremisten. Am Schluss landet er irgendwo in Afghanistan mit einem Teewärmer auf dem Kopf. Sie findet, sie sollte sich keine Sorgen machen um einen blöden Typen mit einem blöden Teewärmer auf dem Kopf. Das ist ihre Konsequenz aus dieser Geschichte, die sich da ausgemalt hat, was passiert sein könnte, dass er nicht da ist. Und dann kommt er rein. Genau. 5 Minuten zu spät wahrscheinlich, vielleicht auch nur 2. Ja. Und dieses Ideen weiterspinnen, ja. dieser Typ, der auf den Bildern zu sehen ist, muss ein Toter sein, da gibt es noch eine Hintergrundgeschichte, wie mit deinem Schrank. Ja. Ist genau dasselbe. Ja. Dann kann man an Amelie kann man so erzählen, dass sie eine Spionin ist oder eben halt auch Nino's Schicksal war, dass er entführt wurde und dass das passiert ist und das passiert ist und das passiert ist. Ja. Eine, was den ganzen Film überträgt, diese Verbeugung vor der menschlichen Fantasie und vor dieser Freude daran, sich Märchen und Geschichten und Legenden zu erzählen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses ganze Ding als Märchen in sich alles Mögliche machen darf. Und deswegen komme ich mit den ganzen Sachen klar, die vielleicht doch ein bisschen problematisch sind, wie mit dem Blinden und so. Und sie schafft es ja auch, diese Märchennarrative auf die Leute zu übertragen. Das ist wahrscheinlich die Stärke von Amelie, also von der Figur Amelie, die überhaupt nicht für sowas empfänglich sind, nämlich ihr Vater ganz konkret, der Nächste, dem sie hilft, wenn sie seinen Gartenzwerg auf Reise schickt und ihr Vater ist niemand, der glaubt, dass ein Gartenzwerg loszieht mit Koffern und Taschen nach Russland fährt und nach Afrika und so weiter. Er steht so fassungslos da jedes Mal. Es ist toll. Es einfach nicht. Aber sie schafft es, ihn da mitzureisen. Sie gibt diesen Gartenzwerg, gibt sie ihrer Freundin, die Stewardess ist und die nimmt den Gartenzwerg einmal mit und packt und schickt dem Vater regelmäßig Ansichtskarten aus verschiedenen Ländern mit dem Zwerg drauf. Es gibt das übrigens wirklich. Und es ist mehr geworden durch Amelie, ne? Achso, das weiß ich nicht ganz genau, aber es ist inspiriert von etwas, was in England und Frankreich in den 90ern passiert ist. Bis 1997, wo ein französisches Gericht wirklich Leute verurteilt hat dafür. Es wurden über 150 Gnome, solche Gartenzwerge, entführt und in der Gegend rumgeschickt und Fotos davon gemacht und so. Und später hat das man noch eine Firma als Werbung benutzt. Yeah. Eine Travel Agency hat das dann irgendwie als Werbung verkauft. Oh Mann, Leute, legt euch Humor zu. Wegen sowas gehört niemand verklagt. Ich meine, die Gartenzwerge waren vielleicht auch ein bisschen wertvoll für den einen oder anderen. Scheißegal. Für sowas gehört niemand verklagt. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt sozusagen eine richtig krasse Geschichte dahinter mit diesen 150 Gartenzwergen. Der Originalgartenzwerg aus diesem Film wurde dem Café de Moulin geschickt. Ja, und geklaut. Vielleicht ist er auch unterwegs auf Reisen. Ja, vielleicht. Und so sachlich ihr Vater ist und so nüchtern, diese Bilder von dem Gartenzwerg, der auf Reisen ist, bringen ihn dazu, am Schluss des Films auch auf Reisen zu gehen. Ja. Ich glaube, es ist das, was wir vor ein paar Episoden schon mal hatten, diese Konsistenz. Sie macht das nicht nur einmal, sondern es kommen immer wieder Briefe aus aller Welt an. Ja. Und ich glaube, dass diese Konsequenz und der lange Atem, der führt einfach dazu, dass jemand sagt, okay, gut, also langsam gebe ich auf, alles in Ordnung. Ich glaube euch jetzt einfach, dass das eine gute Idee ist. Ich mache das jetzt. Auf meiner Liste der Personen, denen sie hilft, steht noch einer. Und auch eine ganz kleine Geschichte, aber auch was ich unfassbar süß finde und auch sehr tragisch. Wir haben diesen Poeten, den Hippolito, der eigentlich die ganze Zeit darauf hofft, veröffentlicht zu werden und tausendmal abgelehnt wird bei Verlagen. Ja. Und er kann offensichtlich schreiben in einem sehr spezifischen romantischen Duktus. Ja. Und sie nimmt eines seiner Zitate und pinselt das an eine Wand mit dem Namen von ihm drunter. Ja. So nach dem Motto, du wirst gelesen, du wirst gehört und deine Poesie kommt bei Menschen an. Ja. Und es bringt ihn einfach dazu, ein bisschen glücklicher durchs Leben zu gehen. Ja. Und es ist nicht das große Ding. Es ist nicht so, dass dann irgendwie in Amerika bei einem Hollywood-Film würde dann irgendein Verleger auf ihn aufmerksam machen werden und dann würde er eine große Karriere machen. Aber nein, es geht ja um die kleinen Dinge. Es geht ja darum, jemandem ein bisschen einen besseren Tag zu verschaffen auch. Ja. Und das finde ich toll. Und das finde ich wichtig. Und das ist auch eine gute Botschaft. Es ist ja so diese Liebe für die kleinen Dinge. Ja. Also am Anfang wird es ganz extrem durchzelebriert, wenn bei jeder einzelnen Person gesagt wird, was sie mag und was sie nicht mag. Ja. Auch voll mit ASMR. Allein wenn die Werkzeugkiste vom Vater ausgeleert wird und dieser Staub rauskommt, du sitzt da und du findest es geil. Ja, natürlich. Ich hab überhaupt keinen Bock drauf, Werkzeugkisten zu retten. Aber in dem Moment habe ich das. Genau. Und dann, wenn erzählt wird, was genau, auch so die einzelnen kleinen Figuren, dann haben wir Susanne, dann wird erzählt, sie mag es nicht, wenn die Männer weinen, die Schlittschuhläufer. Mhm. Und dann, sie mag es aber nicht, wenn ein Vater vor den Augen seines Kindes im Café irgendwie erniedrigt wird, weil irgendjemand doof mit ihm redet. Und so diese kleinen Sachen, weil jeder hat sowas. Jeder hat so ganz kleine Dinge, die er extrem mag und so ganz kleine Dinge, die er extrem nicht mag. Und es sind so Spleens, ne, wo man drauf guckt und denkt so, das ist total merkwürdig. Und das macht voll den Menschen aus. Ja. Diese ganz kleinen Dinge, die uns das Leben schön machen. Ja. Und diese Beobachtung dessen und diese Obsession auf diese Details, die bringen mich auch ein bisschen auf diesen Autismus, muss ich sagen. Ja, okay. Auf den Autismus von Amelie. Zum einen eben diese Details, auf die man sich stürzt und die einem wichtig, sehr, sehr wichtig sind. Autismus ist immer anders, ne? Wenn du jedem einen Menschen mit Autismus kennst, dann kennst du genau diesen einen Menschen mit Autismus und der nächste ist halt völlig anders. Wir reden nicht ohne Grund von Spektrum. Ja, genau. Und deswegen kann man jetzt nicht generalisieren, aber es gibt so ein paar Sachen, die einfach immer wieder auftauchen und die so ein bisschen einen Hinweis darauf geben, dass man vielleicht mit Autismus durch die Gegend läuft. Und das sind solche Sachen wie zum Beispiel dieses Obsessed-Sein mit so Details oder so Spezialisierungen, die man durchmacht. Aber eben auch solche Sachen wie, ich habe einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, mit Männern zum Beispiel, und in dem Moment beschließe ich, das nie wieder zu machen. Es gibt manchmal eben auf dem Autismus-Spektrum diesen Graufilter nicht. Hop oder Flop. Mhm. Ich habe es probiert. Es ist nichts für mich, beschlossene Sache für den Rest meines Lebens. Ja. Das gibt es. Und ich glaube, dass Amelie das eben einfach irgendwann mal beschlossen hat und gesagt hat, ich das ist nichts für mich und Menschen sind nichts für mich und da wieder rauszukommen ist einfach wahnsinnig schwer, wenn du so drauf bist. Was der Film ja auch ein bisschen erzählt, also zumindest was die Liebe zum Detail betrifft, ist, dass alle Menschen so sind. Ne? Schäme dich nicht wegen deiner kleinen Ticks, weil es gibt auch irgendwo in irgendeinem Café in Paris sitzt jemand, der ist unfassbar lieb, diese Plastikdinger platzen zu lassen. Aber das liebt jeder. Das ist kein besonders merkwürdiger Spleen. Ja. Aber es gibt irgendwo eine Frau, die es nicht gerne hört, wenn Benedeit für die Frucht deines Leibes gesagt wird. Dass du diesen Satz jetzt einfach so aus dem Kopf... und es gibt Menschen, die lieben es einfach zu sehen, wie Toreros von Stieren auf die Hörner genommen werden. Hm. Jeder hat irgendwie so kleine Spleens und so weiter. Schäm dich nicht für die Sachen, die du magst. Wenn du es toll findest, Kleber von irgendwo abzuziehen, go for it. Das ist schön. Das macht das Leben aus. Ich finde auch dieser Moment, wo sie bei den Großeltern ist und der Typ, der früher Karten abgeknipst hat als Schaffner. Und er sagt, jeder beruhigt seine Nerven mit was anderem. Und sie sagt, ja, ich lasse Steine springen, was die Schauspielerin nicht konnte. Sie haben es digital gemacht. Ja, die hat es einfach nicht hingekriegt. Aber das ist auch für mich so ein Hinweis. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese ganzen Fidget Spinner und so weiter, die werden ganz, ganz, ganz viel an Menschen mit Autismus verkauft. Ah. Weil man will seine Finger irgendwie bewegen, man will irgendwo Energie reinstecken und so. Es ist ganz verbreitet in diesem Bereich. Aber genau das ist ja auch ich mache das auch tatsächlich. Also ich habe keinen Fidget Spinner, ich habe ganz viele, aber die sind irgendwo in der Kiste, weil es ist nicht mehr 2016. aber auch so andere Sachen, ne? Also so die Finger beschäftigen, das kenne ich auch total, dieses Bedürfnis. Ja, ja. Und zu sagen, ich finde es geil, irgendwas zwischendurch zu machen. Ich finde Steine springen lassen auch übrigens schön. Ja. Es macht mich immer fertig, dass meine Freundin das so gut kann. Die ist dann so am Fluss, macht so plopp, und dann springt das Ding 100 Mal. Oh mein Gott. Und macht dabei noch eine Schleife und tanzt ein bisschen in der Luft. Und ich mache dann mal plopp, plup, plup. Ja. Bin ganz stolz auf meine zwei Aufsätze. Ja. Aber ich mache das total gerne. Ja. Also ich glaube, wir haben auch schon ganze Sommer damit verbracht, Steine übers Wasser springen zu lassen. Ich hab mich wahnsinnig gefreut über die Stelle, wo die Freundin, also die Mitarbeiterin aus dem Café, Nino zur Seite nimmt und sagt, komm, wir gehen mal spazieren. Ja! Und wirklich sagt, okay, ich weiß, Amelie ist anders. Mhm. Und ich will sie mehr oder weniger beschützen. Ne? Ich will nicht, dass sie die gleiche schlechte Erfahrung mit Männern macht, wie sie es vorher schon mal gemacht hat. Weil dann weiß ich, ist endgültig Sense. Ja. Deswegen teste ich dich jetzt erstmal. Aber ihr Test ist sehr merkwürdig. Der Test ist wirklich sehr merkwürdig. Und ich würde den Test voll bestehen, weil ich als Kind malträtiert wurde mit diesen Sprichwörtern. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das ein guter Charakter bedeutet. Ja, nein, ich glaube, das bedeutet gar nichts. Das bedeutet, dass du als Kind irgendwann in der Schule oder in der Kita oder von irgendwelchen Eltern einfach das Zeug an den Kopf geworfen gekriegt hast, bis du es auswendig konntest. Mhm. Und ich habe die Dinger immer noch drauf. Ich glaube, ich hatte so ein Kartenspiel, wo man das vervollständigen musste, wenn ich mich richtig erinnere. Da war dann immer die Anfangssätze, die Satzanfänge. Mhm. Also es ist noch kein Meister und dann musst du ergänzen, vom Himmel gefallen. Dann ist ja die Karte rum und ist vom Himmel gefallen. Okay. Und deswegen kann ich den ganzen Scheiß auswendig. Ich wäre sehr gut bei den 500-Euro-Fragen bei Wer wird Millionär? Das ist meine Stärke, wenn ich eine Stärke habe. 500-Euro-Fragen bei Wer wird Millionär, wo die Leute sich teilweise echt winden, weil sie halt diese alten deutschen Sprichwörter nicht kennen. Mhm. Voll mein Ding. Okay. Herzlichen Glückwunsch, du hast 500 Euro gewonnen. danach musstest du direkt alle Joker einsetzen. Bei der nächsten Frage, wenn es irgendwas mit Sport zu tun hat, daran scheitere ich nämlich total. Sofort. Übrigens, liebe New York Times, macht weniger Sport bei euren scheiß Connections. Bitte. Stimmt. Es nervt so. Ich liebe Connections, aber es ist viel zu oft irgendwie Basketball-Begriffe oder sowas dabei. Bitte weniger. Ihr habt nicht so ein sportaffines Publikum. Ich schicke denen die Episode, Plur. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Um nochmal ganz kurz zum Steinespringen zurückzukommen. Ja. Sie konnte es nicht? Ja, genau. Sie haben es mit Computer gemacht. Sie haben, und das ist so ein Ding, das ist der Film aus der Zeit, Anfang 2000er, da wurde angefangen, Zeug mit Computer vermehrt zu machen. Und das haben sie in diesem Film auch. Sie haben zum Beispiel diesen Leuchteffekt auf dem Blinden, wenn er sich so freut. Ja, das mit dem Herz, mit dem Schlüssel. Mit dem Herz, mit dem Schlüssel, diese Transparenz, diese Röntgenbilder quasi. Mm. Und dann aber auch sowas wie die ihre Lampen und ihre Bilder, die sich kurz miteinander unterhalten. Ja. Richtig süß das Foto, das sich bewegt. Ja, total süß. Was total cool ist. Die Malereien, die sich dann auch bewegen, also die Figuren da, die sind von einem deutschen Künstler entworfen. Oh. Ja. Michael Sova. Das ist der deutsche Maler, der hier diese Sachen beigesteuert hat. Die Schweinelamp und auch die Bilder, die an der Wand hängen. Ein ganz toller Maler. Animiert hat er sie nicht, aber er hat sie entworfen. Ein ganz toller Maler, der wirklich schöne Bilder gemacht hat und spannende Bilder. Und es ist aber, wo wir einmal kurz drüber reden müssen. Es ist ein 2000er Film und man sieht den Special Effects, man sieht der CGI an, dass es 2000er ist. Ne? Aber ich habe überhaupt gar kein Problem damit, muss ich sagen. Ich finde... Also Problem ist viel zu viel gesagt, weil ich sehe auch, dass ich weiß auch noch, wie ich das damals toll fand und schön fand, dass das so, es ist total großartig, dass das so natürlich eingebaut ist. Mhm. Es wirkt nicht so wie so eine CGI-Overdosis. Wir haben in vielen Filmen aus der Zeit haben wir so CGI, wo du denkst, oh, ja, ihr könnt es jetzt, aber ihr müsst es deswegen nicht unbedingt machen. Ja, genau. Es ist in diesem Film anders. Es ist sehr pointiert gesetzt und an den richtigen Stellen. Und wenn sie zerfließt, das ist nicht mehr State of the Art. Es ist halt einfach auch 25 Jahre alt. Wurscht. Aber es ist schön, dass sie es machen. Ja. Und das betrifft natürlich irgendwie so die gesamte Inszenierung. Mhm. Dieser Schnitt und die Farbgebung und das alles, ja, das ist schon sehr exquisit. Man merkt, da hat sich jemand wirklich Gedanken drüber gemacht, wie platziere ich die Kamera, wo mache ich ja Zeitraffer, ja, wo setze ich Schnitte. Ja. Und mit, wir sagen das Wort Liebe zum Detail heute sehr oft. Ja, absolut. So viel Liebe zum Detail. Sie haben den Film nicht digital gedreht, aber er wurde dann digital farbkorrigiert. Ja. Und einer der ersten großen Beispiele der digitalen Farbkorrektur. Eigentlich der erste große. Sie haben 2K gehabt dann irgendwie als digitale Version und die dann einfach wirklich heavily verändert. Und er hat DVD-Kommentar, also Jean-Pierre Jeunet hat im DVD-Kommentar immer mal wieder gesagt, ja, hier, guckt euch das Rot und das Grün an, es ist ja großartig. Und hat dann wiederum gesagt, ja, aber das war da im Himmel, das war halt so ein Tag, da ging das nicht so gut, aber wir haben es trotzdem irgendwie gemacht und da haben wir ganz schön lange dran gearbeitet, dass das gut aussieht und so. Also sie haben viel, viel, viel vor dem Computer gesessen und Farben hin und her geschubst. Und wir befinden uns Anfang der 2000er Jahre, das war damals was anderes. Damals, ja, hast du bei der Color Correction nicht so zack und dann war das schon vorgerendert und so weiter. Mhm. Sondern du hast ein paar Frames eingefärbt und dann hast du den erstmal rendern lassen. Ne? Ja, und also es ist schon... Ich habe angefangen mit Filme schneiden, so ein bisschen mich damit zu beschäftigen, irgendwann Mitte der 2000er. Ja. Und damals schon war es, also wie gesagt, wir sind jetzt im Jahr 2024, vor 15 Jahren schon war es so, dass es teilweise deutlich mühsamer war als das, was wir heute kennen. Und ja, ja, ja. Wenn du erinnerst, du hast auch da angefangen, ja, ne? Ja. Wenn du dich zurückerinnerst, wie damals Schnittprogramme funktioniert haben und es gab zwar schon dieses, das Feature-Set, das wir heute haben, war größtenteils da. Ja. Aber bei weitem nicht so komfortabel, deutlich hakeliger alles, wenn du und Keying und so ein Shit, also das war was, war eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Welt. Absolut, da könnte man eine ganze eigene Folge mitmachen, also darauf verzichten wir. Aber es ist schon wirklich crazy, wie viel Aufwand da drin steckt dann einfach. Ja, und das hat sich aber voll ausgezahlt, ne? Es ist, dieser Film sprudelt nur so vor Ideen und auch vor Umsetzungen, die einfach... die voll geil sind. Ja. Einmal ein Hinweis an euch da draußen, wenn ihr gerade einen Film macht und sagt, okay, wir brauchen aber ein tolles Farbkonzept, bitte nicht erst im Nachhinein machen. Bitte nicht den Film drehen, dann ins Studio gehen und sagen, hier, lieber Farbkorrekteur, bitte mach mir hier ein ganz tolles Farbkonzept. Vor allem Farbe Rot dominant und Farbe Grün dominant, nehmen wir das Beispiel von hier. Ihr müsst das schon so drehen, dass auch Rot und Grün vorkommen im Bild. Ja. Sonst kann man das nicht vergrößern. Das habe ich ganz oft, wirklich. Ich kenne Leute, die Filme gedreht haben und dann gesagt haben, ja, und jetzt möchte ich aber gerne, dass das irgendwie nach diesem Farbkonzept funktioniert. Und ich so, aber wenn du das nicht im Bild hast, wenn du keine roten oder grünen Elemente hast, wo soll ich es hernehmen? Ja. Das funktioniert nicht. Das heißt, Jean-Pierre Jeunet hat es natürlich richtig gemacht. Er hat viele Kostüme danach ausgesucht, ob die Farbe rot oder grün oder gelb haben. Blaue Lampen an richtigen Stellen. Farbe blau kommt sehr wenig vor, aber wenn, dann richtig eingesetzt. Also der hat beim Dreh ganz genau darauf geachtet, welche Farbe die Wand hat und welche Farbe das Kostüm hat und so weiter. Um vielleicht mal so... Mit wie viel Herzblut der daran gegangen ist. Ja. Wenn die gedreht haben und die haben halt, sie haben in Paris gedreht, ja, die sind losgezogen vor dem Dreh, und zwar morgens, und haben sauber gemacht. Ja. Die haben die Wand von Graffitis befreit, die haben Müll aufgehoben, die haben alles weggeräumt, was irgendwie an das Paris erinnert, das wir kennen. Ja. Damit sie das Paris erzeugen, was wir aus Amelie kennen. Jean-Pierre Jeunet hat selbst im DVD-Kommentar gesagt, Paris is like shit. It's not the version I have in the movie. Auf gar keinen Fall. Du willst nicht wissen, wie viele Leute nach diesem Film nach Paris gefahren sind und tierisch enttäuscht waren, dass sie das gesehen haben, wo sie doch das erwartet haben. Es gibt diese, ich weiß ihren Namen nicht, ich weiß es jetzt nur so aus dem Kopf, mir fällt das so gerade ein, dass es dieses Syndrom gibt, das vor allem anscheinend Asiaten irgendwie haben, wenn sie nach Paris kommen und dann so wahnsinnig enttäuscht sind, weil Paris nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben, was es ist. Ja. Yeah. Es ist anscheinend ein asiatisches Phänomen, keine Ahnung warum, aber es ist tatsächlich, aus der Gegend kommt das vor allem. Und es gibt einen speziellen Namen. Was ich ja total geil finde, es werden zwei Versionen von Paris gezeigt in diesem Film. Ja. Wir haben zum einen dieses kleine Gassen-Paris, ja, was natürlich so der Hauptdreh- und Angelpunkt der Handlung ist, also dieses Café de Moulin, ja, das Haus, in dem Amelie wohnt, dieser Altbau, wo du heute, glaube ich, 10.000 Euro im Monat bezahlen würdest, um so eine Wohnung mieten zu können. Ja. So alles stylisch und kann man sich heute nicht mehr leisten. Damals auch, konnte man das noch. Nein. Auch damals, okay, auch Paris. Damals nicht. Stimmt, in Berlin wäre es damals noch gegangen. Ja, genau. auf jeden Fall dieses kleine Paris, diese engen Gassen. Und dann gibt es aber immer so Zeitraffer, kurze Aufnahmen von dem großen Paris, nämlich wenn sie durch die Stadt fährt. Mhm. Und dann haben wir auch so ein bisschen so ein Gefühl von der Hektik der Großstadt. Dann machst du, wir hören die Bahn fahren, wir sehen kurz auch so Touristenspots aufblinken, so Bilder, die man wirklich kennt, wenn man in Paris war, die man einfach gesehen hat. Stimmt, ja. Und das geht dann aber sehr schnell vorbei. Mhm. Und das finde ich ist eine sehr schöne Mischung, weil der Film dann zumindest immer so ein bisschen andeutet, ja, es gibt auch dieses andere Paris. Mhm. Es gibt auch diese Szene, wo Amélie relativ am Anfang mit dem Gartenzwerg, nachdem sie eingeschlafen ist am Bahnhof, mit dem Gartenzwerg so ein bisschen ängstlich geht und hinter ihr sind so 3-4 Jugendliche und es wirkt so, als würden die sich über sie lustig machen. Mhm. Ja. Es ist keine große Szene und es wird auch keine bedrohliche Situation aufgebaut, aber es wird so ein bisschen angedeutet, ja, das ist halt auch Paris. Es gibt es, ja. Und ich finde es ganz schön, dass diese Momente so ein bisschen eingebaut sind, dass diese Urbane nicht komplett verloren geht unter dem Zucker. Ja, das stimmt. Wenn sie da das ist, glaube ich, auch die dreckigste Szene, wie sie da mit dem Gartenzwerg im Automaten liegt und schläft und dann noch irgendwie Müll rumliegt. Ich glaube, da gab es das erste Mal überhaupt Müll zu sehen. Und sonst ist es halt natürlich genau, wir haben sehr viel das Paris der Vororte, nämlich da, wo ihr Vater lebt. Mhm. Und dann haben wir dieses Paris, diese kleinen Gassen, diese kleinen Cafés. Mhm. Das, was man hofft, in Paris zu finden, wenn man nach Paris fährt. Das ist nicht der Eiffelturm, sondern du willst in so eine kleine Gasse und willst das Café finden, das die besten Crêpes macht. Mhm. Oder auch einfach nur einen Mittagstisch hat für die einfache französische Bevölkerung. Dich da reinsetzen, den einsamen, armen Poeten an dem einen Tisch sehen. Ja. Du willst die Besitzerin, die irgendwas Geiles zu erzählen hat, weil sie irgendeinen Zirkusunfall hatte, die irgendwie ein bewegtes Leben hinter sich hat. Das suchst du, das hoffst du zu finden. Und du willst den Typen, der das Baguette unterm Arm hat. Ja, und, genau. Und der genau diese Stelle vom Baguette dann wegschmeißt, die unter seinem Arm war. Ich habe mal gehört, und ich weiß nicht, ob das irgendein Myth ist, aber ich habe mal gehört, dass Leute, also dass Franzosen tatsächlich dieses Baguette, das lange Baguette unterm Arm tragen und dass es diese eine Stelle gibt, die eben unter der Achsel ist. Die dann vollgeschweißt. Salzig. So. Und wenn sie Gäste haben, die sie nicht mögen, dann geben sie ihnen diesen Teil. Ist das eklig. Oh mein Gott, warum erzählst du sowas? Ich fand das wahnsinnig witzig. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich glaube es eigentlich nicht, aber. Und ich weiß, du bist Nichtraucher, aber natürlich Gulois. Die gehören dazu. Ja, man sitzt in diesem Café vor der Tür und selbst als Nichtraucher musst du da sitzen und musst einen Café au lait trinken. Das trinkt man nämlich in Frankreich. Ja. Dazu ein Baguette essen, hoffentlich nicht die Schwitzseite. Und eine Gaulois rauchen. Und du musst ans Set von De Moulin gehen und Zigaretten kaufen wollen, obwohl da gerade gedreht wird. Die haben wirklich am Set, als sie da gedreht haben, in diesem Café, die haben ja den Zigarettenstand aufgebaut, sind immer wieder Leute einfach ans Set gekommen und haben gesagt, ich hätte gerne die und die Zigaretten. Und diese. Und dann haben sie gesagt, ja, wir drehen hier aber einen Film. Und die so, mir doch egal, dreht hier gerne einen Film, aber ich will die Zigaretten haben. Krass. Wenn meine Zigaretten ausgegangen sind und ich bin suchtkrank, um das so dazu zu sagen, ne? Also ich bin Raucher, wenn du Raucher bist, bist du suchtkrank in den meisten Fällen, dann bin ich aber auch so drauf. Dann sage ich auch, scheißegal, da sind Zigaretten, lass mich kurz einen Fünfer dahin werfen und gib mir die Dinger einfach, mir vollkommen egal, was. Es dauert nicht lange, die 10, die 30 Sekunden habt ihr jetzt für mich. Das ist Requisite. Das ist eine Wunschvorstellung von Paris. Man findet dieses Paris teilweise ein bisschen, wenn man in Paris ist. Ich weiß nicht. Du musst selektieren. Ja. Ich bin halt auch in Paris rumgelaufen und habe halt verschiedene Tagesformen gehabt. Wenn man eine richtige Tagesform hat und es schafft, das zu selektieren, dann ist Paris immer noch genau so wunderschön, wie ich es mir im Film vorstelle. Paris, ich finde, Paris ist eine Stadt der Gegensätze. Dover Spruch. Ja. So Standardspruch. Aber ich fühle mich nämlich genau an diesem urbanen Paris, fühle ich mich nicht so wohl. Diese großen Plätze und diese großen Straßen, das ist halt viel Paris, so, ne? Ja, Arc de Triomphe, Eiffelturm und so weiter, diese Touristenspots. Mhm. Aber wenn du die kleinen Gassen findest, gibt's sehr viele schöne Seiten von Paris. Und du darfst auf gar keinen Fall in die Außenbezirke gehen. Auf gar keinen Fall. Ich wollte gerade sagen, und es gibt ja auch etwas schmutzigeren Seiten in den kleinen Gassen, die sind nicht so wie in Amelie, aber auch das trägt zum Charme der Stadt bei. Aber das ist halt auch so ein Ding, was man mag, wenn man in der Stadt ist. Ich finde zum Beispiel, ich bin gerne in Kreuzberg unterwegs. Kreuzberg hat eine Schönheit im Dreck und in den Graffitis und in den Dealern und Verbrechen und so weiter. Aber es gibt eine Schönheit da drin. Und die finde ich. Es gibt eine Schönheit im Verbrechen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Und das sind Seiten, die man auch in Paris hat und auch so Richtung Außenbezirke, die aber auch irgendwie schön sind und ihren eigenen Charme haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man aus Berlin kommt, wenn man in Berlin-Kreuzberg unterwegs ist, dann kann man auch in Paris so ein bisschen Richtung Banlieues gehen. So groß ist der Unterschied nicht. Mhm. Na gut. Im Film spielt Lady Di eine Rolle. Ja, nein. Warum Lady Di? Tut sie? Ich finde, sie tut sich, sie ist Platzhalter. Ich glaube, dass Lady Di an sich tatsächlich sehr sinnvoll ausgewählt ist, weil Lady Di dafür bekannt war, Charity Work und sehr nah an den Menschen zu sein. Vielleicht. Und dass sie sozusagen als Cherry on top hier, wir haben so viele Leute, die sich irgendwie um Menschen kümmern, die sich die Menschen lieben, die das Leben lieben, die irgendwie versuchen, Gutes im Menschen zu finden. Und dann nehme ich Lady Di als tragische Figur über diesem ganzen Film. Ich hätte tatsächlich gedacht, wenn diese Szene kommt, wo Amelie vom Tod von Lady Di erfährt und dann fällt ihr die Kugel runter, denkt man, oh, natürlich ist sie Lady Di-Fan, natürlich ist sie jetzt bewegt. Ich finde es großartig gelöst, dass sie dann ganz schnell den Fernseher ausmacht, nachdem sie Chatoul entdeckt hat und überhaupt kein Interesse mehr am Schicksal von Lady Di hat. Ich finde deine Interpretation spannend, vor allem, weil es mir die Möglichkeit gibt, noch eine andere Interpretation reinzuwerfen. Ja. Könnte es sein, dass Amelie Poulain eine Metapher auf Paris ist, weil sie ist im Zentrum. Ja. Aber sie hat nicht so richtig den Kontakt zu den Leuten. Sie beeinflusst ihr Leben, ohne dass die Leute es richtig mitkriegen. Ja. Und Paris ist, also Frankreich ist ja auch sehr krass. Wir haben dieses Zentrale in Frankreich, dass alles Richtung Paris läuft. Ja. Und das ist noch krasser als in Deutschland, so einen extremen Konflikt gibt, Interessenskonflikt zwischen den Menschen auf dem Land und den Menschen in der Stadt und die sagen, die Stadt Paris, das ist nicht Frankreich, das ist irgendwie was anderes. Und dass Paris auch so ähnlich wie Amelie irgendwie in der Mitte ist, im Zentrum, das Leben der Menschen natürlich bewegt und trotzdem irgendwie ein Außenseiter ist in Frankreich. Wir müssen das nicht weiter ausführen. Ja, interessant. Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Findest du es problematisch, dass wir ein sehr heteronormatives Leben haben? Wenn die Pärchen gezeigt werden, die gerade alle einen Orgasmus haben, sind es alles Hetero-Pärchen, weiß. Es gibt null Diversity in diesem Film leider. Lucia, ja gut. Yay! Ja, ich finde es nicht so problematisch. Ja, es ist halt 2001 und ja, natürlich geht das alles ein bisschen besser, aber es ist, ist okay. Es stört mich überhaupt nicht. Ja, aber es hätte den Film vielleicht doch nochmal gut getan, das Ganze ein bisschen weiter zu fassen. Ist diese Frau, die Amelie den Tee anbietet, als sie Predator hinterher telefoniert, das soll ja offensichtlich... Ja, ist eine lesbische Freundin, eine lesbische Frau und sie wird als Gag benutzt. Sie wird als Gag benutzt, ja. Das ist das Problem. Ja, sie ist auch direkt scharf auf Amelie. Ja. Wie attraktiv ist Amelie? Da fragst du was. Dass die nur attraktiv ist, haben wir ja schon festgestellt, offensichtlich. Das war zumindest in deiner Einleitung ist das durchgekommen. Wie attraktiv ist Amelie? Amelie ist ja, durchaus sehr attraktiv. Spielt das eine Rolle? Nö. Wofür, ja, ist sie. Ich finde es ganz spannend, weil, also ich finde Audrey Tautou ist sehr attraktiv. Ja. Und Amelie ist natürlich so ein bisschen, so sehr, sehr entsexualisiert, dadurch, dass sie einfach so diese Märchenfigur ist und so. Wobei diese Sex so viel eine Rolle spielt. Trotzdem, und trotzdem spielt Sex eine große Rolle und am Schluss hat sie auch mit Nino Sex. Ja. Und zwar, wie du schon gesagt hast, lieber auf den ersten Blick dreimal gesehen und dann gibt es ganz viele Küsse und natürlich landen sie zusammen im Bett. Ja. Aber Amelie hat einfach durch ihre unschuldige, mädchenhafte Art, ist das so ein bisschen rausgenommen, diese Attraktivität. Und ich frage deswegen, weil wir sind natürlich Anfang der 2000er, Ende der 90er. Sprich, wenn du irgendwelche starken Frauenrollen hast, dann hast du starke Frauenrollen, die vor allem attraktiv sind. Das ist Lara Croft. Wir sind in der Zeit von Lara Croft. Du hast eine tolle Abenteurerin, die Gräber ausnimmt und so weiter. Und dann hat sie aber riesige Brüste. Und es gibt natürlich einen Mod für das PC-Spiel, dass man sie nackt machen kann. Okay, wenn du das so sagst, kann ich mir natürlich vorstellen, dass dieser Film es ein bisschen darauf anlegt, Manic Pixie Dream Girl zu sein für den Zuschauer. Nicht innerhalb der Geschichte, aber für den Zuschauer. Ja. Für den männlichen Zuschauer. Ist es auch ein bisschen, auf jeden Fall. Aber sie wird ja tatsächlich überhaupt nicht sexualisiert. Es gibt ja eigentlich nichts, was irgendwie darauf hinweist. Aber ja, Manic Pixie Dream Girl ist natürlich auch die Zeit. Das ist auch in der Zeit entstanden. Ja, ne? Na klar. Das war die Zeit der großen Indie-Komödien, wo Frauen Männern das Leben schöner machen. Und sie hilft sehr vielen Männern. Sie hilft auch wirklich sehr vielen Männern, muss man schon sagen. Und wenn sie nicht einem Mann hilft, dann hilft sie einer Frau, einen Mann kennenzulernen. Weil eine Frau braucht einen Mann. Ja, genau. Also das sind schon so Sachen, wo man denkt, muss vielleicht nicht so sein. Ja. Ich finde es immer schön, wenn Jean-Pierre Jeunet diese Ausschnitte im Fernsehen zeigt. Das hatten wir vorhin schon mit dem Pferd in der Tour de France und so. Und dann gibt es noch diese ganz, ganz tolle, eine der großen Highlights dieses Films, Stelle, wo sie sich selbst betrauert. Im Fernsehen eine Dokumentation darüber sieht, wie sie als Mutter Teresa, ach, die Arme, sie konnte allen anderen helfen, aber sich selbst nicht und so. Ich finde das so geil, wie sie sich da im Selbstmitleid suhlt. Ja, und es wird auch voll sarkastisch erzählt, ne? Ja. Weil sie sieht sich so als die Füße des Malers weg. Gefecht. Ja, genau. Sie wird dann gezeigt, wie sie, den Maler bringt sie auf die Berge. Ah, ja, stimmt. Im Schnee. Und sie wäscht die Füße von dem Blinden. Sie baut quasi die Figuren aus ihrem Leben da rein. Ja. Entschuldigung, ganz kurz, ich habe so auf dem Herzen. Leute, recherchiert zu Mutter Teresa, zieht euch die Schuhe aus. Diese Frau war ein Monster. Ja. Ich lasse das mal so stehen, weil ich musste gerade dran denken und ich kann es nicht unkommentiert lassen. Mhm. Mutter Teresa war ein Monster. Okay, andere Episode. Ja, es ist toll, wie sie ihm Selbstmitleid tut und wie der Film sich auch auf eine spezifische Art und Weise drüber lustig macht. Und das Tolle ist, dass Jean-Pierre Jeunet Ausschnitte aus einer Beerdigung genommen hat, einer berühmten Schauspielerin der Stummfilmzeit oder der Ära damals, der Schwarz-Weiß-Film-Ära. Ja, großartig. Und das wirklich ist eine Beerdigung von dieser Frau, die alle geliebt haben. Und dieses Footage benutzt er. Ja. Und nachher lässt er noch Kommunisten sagen, dass jeder ein Recht auf ein gescheitertes Leben hat. Das ist das nächste Großartige. Oh mein Gott, wie ist das geil. Und ich fühle mich so selber auf die Füße getreten, weil ich das natürlich mit Anfang 20 auch hatte. So dieser Weltschmerz und dieses, und warum versteht mich keiner? Und ich will doch eigentlich allen nur helfen. Und was dieses, oh mein Gott, ist das geil. Oh, der trifft mich an so vielen Stellen, dieser Film. Wir Franzosen nennen es Ennui. Ennui? Ja, die Lustlosigkeit. Der Weltschmerz kombiniert mit Melancholie und mit komplettem Überdruss am Leben und einfach nur vorm Fernseher sitzen und Eis in sich reinstopfen und sehr gut. Das Leben ist vorbei. Das kenne ich sehr gut. Wollen wir in unsere Top-Liste? Ja, lass uns einfach mal rüberrutschen in unsere Top 3. Unsere Top 3. Was haben wir denn für eine Top 3? Das Rüberrutschen hätte viel besser funktioniert, wenn wir es vor 20 Minuten gemacht hätten. Wir reden nämlich über Farbkonzepte. Top 3 Farbkonzepte hast du dir gewünscht, was genau total auf der Hand liegt für Amelie. Natürlich, absolut. Und ich habe hier ein paar Filme, die ich noch nicht sortiert habe. Aber du darfst ja anfangen. Ich muss ja anfangen. Ich würde tatsächlich mit dem ältesten Film meiner Liste anfangen. Und zwar Suspiria von Dario Argento. Rot. Und Dario Argento grundsätzlich sehr viel Rot und ich muss dir auch irgendwann mal einen Giallo-Film geben, die großen italienischen Horrorfilme. Suspiria gehört tendenziell nicht zu den prototypischen Giallos und ist wahrscheinlich deswegen der beliebteste Giallo, obwohl er wenig Giallo ist. Macht das Sinn? Ja, bestimmt irgendwie. Aber es ist ein Film, der ganz toll diese Farbkonzepte von Schwarz trifft Rot und trifft grelle Farben und alles wirkt so drüber einfängt. Großartige Farbkonzept, viele Farben, Geisterbahn. Viele Farben, also alle Farben im Grunde. Ja, vor allem lila und rot und so Hexen, Grusel. Ich hätte grün anzubieten, Matrix. Das war der erste Film, wo mir das sehr stark aufgefallen ist. Und wo ich tatsächlich gedacht habe, okay, es gibt ein Konzept, man kann so ein Konzept durchziehen und das macht irgendwie was. Ich fand den Film damals total gut. Vielleicht müssten wir ihn mal zusammen sehen, um mal rauszufinden, wie gut das jetzt noch ist. Aber die Wachowski-Geschwister haben da wirklich tolle Sachen gemacht. Ich finde, die haben auch weiterhin ganz tolle Sachen gemacht. Ja, damals war es halt auch noch nicht ausgelutscht, ne? Also wenn ich jetzt so an Matrix-Konzept denke, dann denke ich daran, dass man das dann irgendwann zu oft gesehen hat. Das ist halt auch so dieser spezifische Science-Fiction-Look, der dann irgendwann so überreizt war. Wobei Science-Fiction ja eher blau geworden ist. Ja, genau. Dann ist aber auch so dieses Düstere und dieses Farblose so ein bisschen. Ja, schade. Weil im ersten Teil ist auf jeden Fall, haben die Wachowski sich wirklich coole Gedanken gemacht und haben einen sehr coolen Look gefunden. Total. Der dann ja auch nicht zu Unrecht sehr auch viel kopiert wurde und alle wollten Matrix sein. Also es ist sozusagen Matrix nicht anzulassen, dass alle anderen dann angefangen haben, uns das madig zu machen, indem sie es übertrieben haben. Ja. Mein Platz 2 ist der jüngste Film in meiner Liste und den habe ich auch schon mal genannt. The Wild Boys aus dem Jahr 2017 von Bertrand Mandigo. Mhm. Viel schwarz-weiß. Okay. Und dann sind die Jungs auf dieser Insel, wo sie auch zu Mädchen werden. Mhm. Und dann ist es eine Farbexplosion, vor allem Violetttöne. Oh, okay. Und Farbe, die auch sehr künstlich wirkt und sehr theatralisch und die dem Ganzen so einen sehr fantastischen Look gibt. Toll. Mhm. Ich würde einen Honorable Mention dazwischen hauen wollen. Ja, bitte. Wizard of Oz. Oh, ja. Ja. Ne, dieses Konzept, erst schwarz-weiß, beziehungsweise Sepia, und dann rüber in die Farbe. Wenn ihr irgendwann mal eine Chance habt, wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, oder? Wir haben doch über Wizard of Oz gesprochen. Ja, es gibt von uns eine Episode, wo wir über Wizard of Oz reden. Und es ist ganz toll, dieser Übergang, den sie geschaffen haben, von schwarz-weiß in die Farbe, weil das damals natürlich nicht mit Computer oder sowas, da konnten sie kein Power Window hier, da machst du Farbe, den Rest machst du schwarz-weiß. Es gibt einfach, die Tür geht auf und hinter der Tür ist plötzlich Farbe. Mhm. Und das hinzukriegen, Die haben das Set schwarz-weiß gemacht. So geil. Also schwarz-weiß angemalt, damit dahinter dann großartig, Farbe sein kann. Was für eine tolle Idee. Wundervoll. Das war aber nur eine Honorable Mention. Ich habe auf meinem Platz 2 eine Abwesenheit von Farbe, aber nicht gänzlich. Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Entsättigt. Blass. Super entsättigt. Alles blass und da ist kein Leben mehr drin. Und ich finde, das nicht schwarz-weiß zu machen, sondern so entsättigt, macht noch mehr deutlich, oh Gott, wie wenig Leben da drin ist. Es ist super geil. Ich finde das Konzept richtig gut. Es ist so sehr nah dran am tristen TV-Film-Look, wo jemand sich keine Gedanken über Farbkorrektur gemacht hat. Aber es ist genug Gedanke dahinter, dass du siehst und denkst, wow, krass. Ja. Ja. Der hat das genau überlegt. Und der hat ja auch alle Sets gebaut. Das ist nichts am Original-Schauplatz gedreht, sondern alles ist gebaut. Obwohl du einen Strand hast und im Hintergrund ist die Stadt zu sehen, alles gebaut. Und jede Farbe ist genau ausgesucht. Ich bin jetzt auch bei Entsättigt und bei Schwarz-Weiß. Mein Platz 1 ist Sin City aus dem Jahr 2005. Robert Rodriguez macht einen Film im Comic-Look. Ja. Und findet dabei sehr gezielte Schwarz-Weiß-Töne, die wirklich mehr Schwarz-Weiß sind als Graustufen und setzt sehr pointiert einzelne Farben rein für Blut, für Licht, für abgefeuerte Pistolen und schafft dadurch eine sehr einzigartige Atmosphäre, die wirklich sehr pointiert Highlights setzt. Die dann aber von Fotografen totgeschossen wurde. Genau, also. Man kann es ihm, genau wie bei Matrix, man kann es ihm nicht vorwerfen, dass er von sehr vielen Leuten kopiert wurde, die es nicht hingekriegt haben. Ja, ja. Ich habe auf Platz 1, dreimal darfst du raten, Wes Anderson. Natürlich Wes Anderson. Ja, Wes Anderson macht geile Farben. Ich bin kein großer Wes Anderson-Fan, aber Wes Anderson macht geile Farben. Dieses Pastellige ist einfach der absolute Hammer. Und hast du einen spezifischen Film oder einfach Wes Anderson, der Film? Nein, es ist Wes Anderson. Einfach nur Wes Anderson. Wes Anderson, der Film. Das ist ein großes Problem von Wes Anderson. Dass man einfach sagt, alles von Wes Anderson? Ja, wo sie in diesem Unterseehotel durch Westindien fahren, weil sie irgendeine Publikation rausbringen müssen. Es zerfließt alles. Es ist alles so ein Brei. Es ist Wes Anderson. Ja. Aber ich liebe es. Also ich kann mir jeden Tag 3 Stunden lang Wes Anderson anschauen. Das kriege ich hin und das möchte ich auch. Beim Schlafen. Okay. Ja, schön. Coole Listenidee und schöne Liste. Sehr schön. Na, dann gehen wir zurück in den Film. Das war unsere Top 3. So, Amelie, was hat Amelie uns noch zu bieten? Haben wir noch irgendwas zu sagen oder wollen wir einen Deckel drauf machen und sagen, Amelie ist einfach großartig und das war's? Bevor wir es abfeiern, einmal kurz referiert, wie der Film abgefeiert wurde. Wir haben nicht immer über die Musik geredet. Oh, das machen wir gleich. Ja. Okay, nee, bevor wir darüber reden, wie abgefeiert wurde von der Welt, reden wir über die Musik. Bitte, Johannes. Bitte guckt einmal auf Spotify Jan Tiersen mit Y-A-N-N und dann Tiersen wie Tier und dann S-E-N hinten dran. Ein unglaublicher Musiker. Diese Musik hängt ihm selbst zum Halse raus. Er hat dann nicht viel Positives mit verbunden, leider, weil er die Musik, die wurde halt einfach rauf und runter gespielt. Und dieser Film, muss ich sagen, der wurde mal in einer Testvorführung ohne Musik aufgeführt. Die Leute haben den Film nicht verstanden. So wichtig ist die Musik in dem Film. Und die ist wirklich wichtig und die ist so genial gemacht. Aber Jan Tiersen hat mehr als das gemacht. Und Jan Tiersen hat danach so tolle Alben rausgebracht. Ihr müsst unbedingt anhören, was der alles gemacht hat. Das große Meisterwerk meiner Meinung nach und coincidental auch seiner Meinung nach, Dust Lane. Würde ich auch sagen. Es ist wundervoll. Jan Tiersen ist mit der Zeit immer düsterer geworden, ne? Mm. Also der hat diese Filmmusik gemacht, er hat nicht nur für Amelie gemacht, sondern auch für einen deutschen Film. Goodbye Lenin, genau. Ja. Und ich kann verstehen, dass sie ihm zum Hals raushängt, weil diese Musik ist so sehr spezifisch assoziiert mit diesem leichten Paris, mit diesem schönen französischen Savoir-Vivre und so weiter. Jan Tiersen kann so düster sein, Jan Tiersen kann so angespannt sein. Und gerade was du jetzt gesagt hast, Dustlane und Skyline, um die beiden mal zu nennen, für mich sind die Werke, wo er das geschafft hat, in diese Post-Rock-Gefilde zu gehen. Also wenn ihr sowas wie Godspeed You Black Emperor oder Sigur Rós mögt, dann ist das genau auch das für euch. Der ist, also lasst euch nicht nur von Amelie täuschen. Ich finde die Amelie-Filmmusik total schön, passt perfekt zu diesem Film. Ja, ja. Aber Jan Tiersen kann noch viel mehr und er hat auch ganz tolle Kollaborationen gemacht. Also was ich auch unglaublich gerne mag, ist die Kollaboration mit der amerikanischen Folksängerin, die ich gerade nicht finde. Shannon Wright. Mit Shannon Wright hat er zusammen ein Album gemacht, Anfang der 2000er Jahre. Und er hat auch mit Tetret, mit einer ganz tollen französischen Indie-Rock-Pop-Band, hat er zusammengearbeitet. der kann verdammt viel und sehr unterschiedliche Sachen, auch sehr spannend, spielen mit Elektronik, mit Post-Rock, mit Folk und ja, hört ihn euch an. Jan Thiersen sagt dazu, The Amelie Soundtrack was a collection of songs from the earlier albums. Also er hat da nicht so viel für extra gemacht, sondern der Regisseur hat sich tatsächlich eine CD irgendwo im Auto mal bei jemandem gehört, wo sie mitgefahren ist und hat dann gesagt, oh ja, den brauche ich unbedingt. Der wollte eigentlich mit jemandem anders zusammenarbeiten, aber der war nicht available. Und dann hat sie die Musik gehört, gesagt, um Gottes Willen, das brauche ich unbedingt, das passt volle Kanne auf meinen Film. Und hat dann eben Stücke rausgesucht. Und Jan Thiersen sagt dann weiter, the focus was more on the synthiest ones and also the more accordion ones, which is kind of a shame. Also er ist nicht ganz so zufrieden. Und nun hat er immer wieder Leute auf Konzerten gehabt danach. Ich weiß nicht, das hat bestimmt nachgelassen, wo Leute gesagt haben, spiel Amelie! Mhm. Weißt du, und dann stehst du da und sagst, ich habe hier ein geiles neues Album und ihr wollt die ganze Zeit nur Amelie hören. Was ist das denn? Und er sagt, it does get boring, maybe it's rude, but I don't want them at my gig. Ja, und ich kann es so gut verstehen, vor allem, weil er ist ja nicht mal so ein Popstar, ne? Es ist ja nicht so ein Song, den man mitsingt und so weiter. Ja, genau. Sondern es ist wirklich, er macht ja ganz andere Musik, die getragen ist, die länger ist, große Symphonien und so weiter. Und dann dieses Rufen nach einem Popsong, der selbst auch kein Popsong ist, ist total schräg. Ja. Mein erstes Album, was ich von ihm gekauft habe, L'Absente, oder wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung, das ist so, so großartig. Ich erinnere mich immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du Musik hörst, die du schon seit 20 Jahren kennst oder sowas, vom Gefühl her, dann erinnert man sich doch sofort an die ersten Tage mit dieser Musik, oder? Das ist geil. Man verbindet das total mit so einem Momentaufnahme in seinem Leben. Und dieses Album, L'Absente, ist so, so typisch für eine bestimmte Zeit in meinem Leben und ich erinnere mich so wahnsinnig gern daran. Cool. Aus dem Jahr 2001, das war quasi parallel mit Amelie und der Soundtrack von Amelie hat ihn ja tatsächlich auch berühmt gemacht. Also, ja. Der hat vorher schon Sachen gemacht in den 90ern, aber dadurch wurde er richtig berühmt und hatte dann auch einige sehr erfolgreiche Alben rausgebracht. Ja. Les Retrouvailles ist, glaube ich, neben Amelie sein berühmtestes Album. Es ist auch großartig. Das am besten performt hat und auch, ist auch sehr schön. Ja. Ich mag tatsächlich, und du anscheinend ja auch, die späteren Sachen ein bisschen mehr. Ich mag von Jan Thiersen mehr die düsteren Seiten. Gott sei Dank hat er die bei Amelie nicht rausgelassen. Ja, aber es lohnt sich einfach. So, jetzt haben wir genug geschwärmt. Jan Thiersen, genau. Hört es euch einfach an. Gucken wir noch einmal drauf, wie die Welt von Amelie schwärmt. Der Film hat 10 Millionen gekostet, 10 Millionen Dollar. Box Office 174,4 Millionen Dollar. Wahnsinn. Es ist der am besten laufende französischsprachige Film in Nordamerika aller Zeiten. Bis zum heutigen Tag. Und es war in dem Jahr natürlich der Top-Film in Frankreich und hat auch diverse Preise gewonnen. Vor allem für Schnitt, Farbgestaltung und so weiter. War auch für alles Mögliche nominiert. Ja. Hat bei den Oscars aber dann nicht abgeräumt. Genau. Nee. Und zwar 2002 war nominiert als bester fremdsprachiger Film. Hat gegen No Man's Land aus Bosnien-Herzegowina verloren. Mhm. Bestes Originaldrehbuch verloren gegen Gosford Park. Beste Art Direction verloren gegen Moulin Rouge. Oh nein! Und es ist auch ein bisschen tragisch, dass er dagegen angetreten ist, weil Moulin Rouge hat einfach, ich bin nicht der größte Fan von diesem Film, aber der Film hat echt gut, also der performt, was das betrifft. Ja, ja. Beste Kamera, jetzt kommt's, halt dich fest, verloren gegen Herr der Ringe. Bester Sound. Bester Sound, halt dich fest, verloren gegen Black Hawk Fucking Down. Es ist eine Schande. Die Oscars Anfang der 2000er Jahre kannst du in die Tonne kloppen. Es ist viel besser geworden. Die letzten Jahre waren Oscars durchaus cool, aber in der Zeit, what the fuck? Es tut mir so leid. Wollen wir zu unserem Urteil kommen? Jetzt kommen wir zu unserem Urteil. Okay. Das Urteil. Ich finde, es gibt da draußen zu viele Filmemacher, die meinen, dass man als ernstzunehmender Filmemacher nur schwere Themen behandeln muss. Das Drama wird oft, und das ist halt auch so, wenn man sich die ganzen Preise anschaut, die vergeben werden, es wird an die Dramen, die schwere und pessimistische Botschaften haben, die werden viel ernster genommen als die light-hearted Sachen, die nicht im geringsten weniger Tiefe haben. Man darf diesen Film nicht missverstehen als oberflächlich. Es ist nicht so. Aber irgendwie haben wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass wir die eher von der pessimistischeren Seite und damit anscheinend realistischeren Seite gesehenen Filme, dass die irgendwie mehr wert sind. Ich find's zum Kotzen. Ich liebe diesen Film dafür, dass er so ist, wie er ist und dass er einmal sagt, es gibt diese Seite von der Menschheit und bitte kümmert euch drum. Und der Erfolg gibt ihm recht. Das Publikum will das sehen, aber es führt Thorn nicht. Wobei das Feuilleton ja diesen Film auch sehr gefeiert. Ja, okay. Aber nein, ich bin ganz bei dir. Ich will auch gar nichts mehr hinzufügen. Das waren so schöne Worte. Ein absolut zauberhaftes, großartiges Märchen. Ja. Unbedingt ein Muss-man-sehen-Film. Schön. Ach, Flo, ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du ihn gesehen hast. Ja, danke, dass du ihn mir wiedergegeben hast, weil es war wirklich ein tolles Wiedersehen nach 10 Jahren oder so. Na dann, wir werden nächste Woche einen anderen Film besprechen. Wir ruhen uns jetzt eine Woche lang aus. Und dann, was wir dann besprechen, das hört ihr nach dem Jingle, den wir nochmal einspielen. Und dann unterhalten wir uns darüber, was es als Hausaufgabe gibt. Bis dann, ciao. Bis dahin, ciao. Ja, wir bleiben in der Zeit, ne? Anfang der 2000er und ich glaube, du kennst den Film auch. Okay. Ich glaube, wir haben den sogar zusammen geguckt. Wir hatten noch keinen dänischen Film. Dänischen Film? Ich würde gerne mit dir meiner Meinung nach etwas vergessen, in Vergessenheit geratenes Meisterwerk aus dem Jahr 2005 gucken. Adams Äpfel von Anders Thomas Jensen. Ja, sagt mir irgendwas. Habe ich den gesehen? Haben wir den gesehen zusammen? Vielleicht. Eine richtig böse, schwarze Tragikomödie. Okay. Sehr sehenswert. Ich bin gespannt. Adams Äpfel. Na dann, schaut euch den Film an, wir schauen uns den auch an und dann sprechen wir nächste Woche darüber. Bis dann, ciao. Bis dann.